Ja, bis Viertel nach. Ja, ich begrüße Sie und euch zu diesem Vortrag. Mein Dank an die Gruppe Aufgetaucht. Ich habe mich gerade noch informiert, was eigentlich der Name der Gruppe heißt. Es soll um etwas gehen, was vermutlich auch mit dem Unbewussten zu tun hat, das manchmal auftaucht. Aber vielleicht verknüpfe ich das auch mit dem Auftauchen oder Wiederauftauchen der Psychoanalyse für gesellschaftstheoretische Fragestellungen. Mein Vortrag, eine Biopolitik des Genießens, die Fallstricke postödipaler Subjektivierung, möchte heute Abend etwas Doppeltes tun. Ich möchte zum einen eine neuere Psychoanalyse-Rezeption vorstellen, die leider im deutschsprachigen Raum sehr wenig bekannt ist. Das ist die Schule von Ljubljana, die der bekannteste Vertreter, den kennen Sie, das ist Slavoj Žižek, aber es gehören noch sehr viel mehr Theoretiker in dieses Umfeld. Und interessanterweise sind das Ansätze, die im deutschsprachigen Raum, haben wir zu früh angefangen? Ja, ich habe noch die Lampe. Sehr gut. Es hat da. Wunderbar, vielen Dank. Wolltest du noch etwas sagen? Ja, ich hätte noch kurz. Ja, dann machen wir das so. Okay, dann schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag. Ich wollte noch kurz sagen, dass wir in 2 Wochen, glaube ich, ist das auch noch einen Vortrag haben. Freiheit zur Krankheit, rechtliche Grundlagen von Zwangsbehandlung in der zeitgenössischen Psychiatrie. Und dann zum heutigen Vortrag, der ist ja schon fast angefangen, haben wir Tove Søland eingeladen. Sie wird sprechen über eine Biopolitik des Genießens, die Fallstricke postödipaler Subjektivierung. Da gab es schon immer so Fragen und Rätsel, was das bedeuten könnte, dieser Titel. Das wird dann heute wahrscheinlich gelöst, glaube ich. Tove Søland hat in Zürich Geschichte, Philosophie und Germanistik studiert und sie hat dann promoviert mit einer Arbeit zu Luz Irigaray's Denken der sexuellen Differenz, eine dritte Position im Streit zwischen Lacan und den Historisten. Das gibt es auch als Buch und das würde ich sehr zu lesen empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, wie das Subjektverständnis von Foucault zusammenhängt oder auch sich unterscheidet von dem von Butler und von Lacan und von Irigaray. Das wird da sehr gut erklärt. Und was ich auch gut daran fand, wonach ich so lange gesucht habe, war so ein bisschen so eine Verbindung, wie sich das patriarchale Geschlechterverhältnis mit dem Kapitalismus verbindet. Also wo da die Verbindung zu sehen ist. Und in diesem Buch habe ich da so einen Erklärungsansatz dafür gefunden, den ich ganz gut fand. Ja, das reicht, glaube ich, erstmal. Dann wünsche ich uns einen schönen Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Julian. Es ist immer einfacher anzufangen, wenn es eine Einführung gibt. Ja, wie gesagt, ich möchte heute Abend eine Psychoanalyse-Rezeption vorstellen, die sich eben in wesentlichen Punkten, ich werde das gleich ausführen, unterscheidet von der in Deutschland am bekanntesten, also natürlich der Frankfurter Schule. Diese Schule von Ljubljana, das sind Autoren, die schreiben heute und sie beziehen sich anders als die Frankfurter Schule vor allem auf den französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan. Und das Interessante an diesen Ansätzen ist, dass sie versuchen, eine Ideologietheorie für unsere heutige Gesellschaft, also sagen wir jetzt nicht für die fordistische Gesellschaft, die vermutlich eher der Fokus war der Frankfurter Schule, der kritischen Theorie. Sie versuchen quasi diese Verknüpfung von Psychoanalyse und Marxismus für postfordistische Gesellschaften zu adaptieren. Das heißt, damit verbunden ist auch ein verändertes Ideologieverständnis. Und was ich heute Abend versuchen werde, ist, in dieses Ideologieverständnis einzuführen und vor allem, was ganz zentral ist, diese Ideologiekonzeption lehnt sich an das Subjektverständnis von Jacques Lacan an. Ich habe also die schwierige Aufgabe, heute Abend auch eine kleine Einführung in Lacans Denken zu geben. Lacan gilt allgemein als nicht verstehbar und auch nicht lesbar. Ich hoffe, Ihnen heute Abend doch einen kleinen Ausblick zu geben, dass man sich durchaus auch mit Lacan und vor allem auch mit der Schule von Ljubljana beschäftigen könnte. Die Fallstricke postödipaler Subjektivierung. Ich werde heute Abend diese These vorstellen, dass viele der linken Kulturprojekte und auch der linken Theoriebildung, wie sie so im Zuge der US-amerikanischen Culture Studies bei uns auch Einzug halten, dass viele dieser Überlegungen und auch Lebenshaltungen so betrachtet eigentlich Bestandteil einer neuen ideologischen Konstellation sind und eben nicht deren Kritik. Also damit nehme ich sozusagen vorweg. Es geht mir also nicht nur einfach um ein theoretisches Auseinanderdividieren von Konzepten oder Verschiebungen in den Konzepten, sondern die Hauptaussage ist, dass das, was quasi bei uns so etwas wie eine Beerbung traditioneller linker Politiken ist, nämlich Identity Politics, queere Lebensweisen, die Vorstellung, dass das Hybride subversiv ist, vor dem Hintergrund der Ansätze, die ich heute Abend vorstelle, sind das eher Ausdrucksweisen einer veränderten ideologischen Konstellation und gerade nicht deren Kritik. Ich werde also zunächst eine Einführung machen in Lacans Subjektverständnis und werde in Anlehnung an Lacans eigene Überlegungen sagen, was das veränderte Ideologieverständnis dieser heutigen Lacan-Rezeption uns für eine Gegenwartsdiagnose sagen oder bringen kann. Vielleicht die einen oder der andere unter Ihnen wird sich vielleicht fragen, wieso Psychoanalyse für eine Gegenwartsdiagnose, weil allgemein die Psychoanalyse ist nicht mehr in und ein Argument gegen die Psychoanalyse ist immer, sie ist veraltet und sie hat ein ahistorisches Denken. Das sind so die Grundstandardvorwürfe, also dieser Freud mit dem Ödipus-Komplex. Das betrifft eine Familienkonstellation, die nicht mehr die unsere ist. Und überhaupt ist die Vorstellung von, sagen wir, dass das Sexuelle immer noch im Zentrum der Subjekte steht, gilt als überholt. Das ist eine Vorstellung, die eigentlich selber überholt ist, insofern als sie nicht zur Kenntnis nimmt, dass Jacques Lacan in Paris in den 60er Jahren sehr wohl selber eine historisierende Wendung vorgenommen hat, indem er gesagt hat, was er gerade erlebt, nämlich das waren die 68er-Bewegung, die 68er-Bewegung ist für ihn Ausdruck einer veränderten Subjektstruktur, er spezifiziert das nach einer veränderten Über-Ich-Struktur. Also Lacan selber sagt, ausgehend von seinem psychoanalytischen Verständnis, dass die Subjekte durchaus historischen Wandel unterworfen sein können. Und er nimmt diesen ganzen Aufruhr, wo er selber Zeitzeuge war, also Lacan hat in den 50er und 60er Jahren in Paris unterrichtet, in einem Seminar, das eben auch nie an der Universität angegliedert war, aber wo zeitweise 300 bis 500 Leute teilnahmen, also die ganze damalige intellektuelle Elite war in seinen Seminaren. Und er nahm diesen Aufruhr zum Anlass, eben durchaus eine Historisierung vorzunehmen. Und die Originalität von Lacans Denken besteht darin, dass er sagt, Freud selber hat diese ganzen Geschichten über den Vater, also die große Bedeutung des Vaters, nur deshalb ins Zentrum seines Denkens stellen können, weil der Vater bereits in der Zeit Freuds von seiner Bedeutung her im Untergang begriffen war. Also Lacan sagt, dass die spätkapitalistischen Gesellschaften, also unsere Gesellschaft heute, geprägt ist gerade von einem Verschwinden oder von einem Untergang der väterlichen Funktion. Und nützlich für eine Gegenwartsdiagnose ist er deshalb, weil er sagt, dieser Untergang führt aber nicht einfach ins Reich der Freiheit, sondern er führt zu neuen Herrschaftskonstellationen, die aber nicht mehr über das alte ödipale Verbot operieren. Also Sie kennen diese Geschichte des Ödipus, dass der Vater quasi durch sein Intervenieren in ein, wie es in der Psychoanalyse heißt, zu nahes Verhältnis zwischen Kind und Mutter, dass er durch das Intervenieren des Kind zu einer eigenen Individuation führt und dass das kulturnotwendig ist. Lacan sagt, diese Form der bürgerlichen Kleinfamilie ist tatsächlich im Untergang begriffen und er möchte verstehen, und das ist auch seine Warnung an die damaligen 68er, was geschieht, ob das wirklich ins Reich der Freiheit führt oder eben nicht. Und seine Prognose war, und darin ist er vergleichbar mit dem, was auch Michel Foucault in seinen Gouvernementalitätsvorlesungen macht, seine Prognose ist, dass ein neues Herrschaftsregime entsteht, das eben nicht mehr über Repression funktioniert, aber sehr wohl neue herrschaftsförmige Konstellationen in sich birgt. Und die Schule von Ljubljana nennt das eben die postödipale Konstellation. Lacan hat die Originalität, dass er diese Forderung der 68er damals, das war ja die Vorstellung, wir müssten unsere Triebe befreien, also die sexuelle Revolution etc., diese Vorstellung einer Triebbefreiung war seine Aussage, dass die 68er-Generation überhaupt zu dieser Vorstellung kommt, darin begründet liegt, dass das ein Ausdruck ist einer veränderten Über-Ich-Struktur. Also er sagt, er folgt diesem Befreiungsparadigma quasi nicht, sondern sagt, die Vorstellung befreiter Triebe muss seinerseits befragt werden daraufhin, ob das nicht bereits ein Effekt einer neuen ideologischen Konstellation ist. Und in diesem Sinn quasi war er sowohl natürlich ein wohlwollender Kommentator dieser ganzen 68er Unruhen, aber er war auch ein Kritiker und er warnte seine Studierenden mit dem berühmt gewordenen Ausspruch von ihm, was ihr wollt, ist ein neuer Herr, ihr werdet einen bekommen. Und er meinte damit explizit die ganzen Reformen der Universitäten, also ich glaube, was wir heute als Bologna haben, ist der Schlusspunkt dieser ganzen Reformbewegung. Lacan sagt schon damals, das Abschaffen der traditionellen Autoritäten beispielsweise, also er selber wurde auch angegriffen, dass er da noch vor seinem Publikum steht und sich als Meister gebärdet. Und er sagte diesen rebellierenden jungen Menschen, ihr werdet ein neues tyrannisches ideal vorgesetzt bekommen, wo gerade die pädagogische Beziehung im Zentrum steht, und das wird für euch quasi ein Meister, ein Herr ohne, ein Tyrann ohne klare, ohne klares Zentrum, ein Meister ohne Herr sein. Es wird eine Herrschaftsform sein, die vor allem auf dem Ideal der Kommunikation gründet. Das heißt, er warnte die Studierenden davor, dass mit dem Abschaffen der Autorität nicht einfach die Freiheit anfängt, sondern etwas, wovon wir heute vermutlich ja eben Zeitzeugen sind. Er hat beispielsweise, schon damals war es eine Forderung, dass die Leistungen an den Universitäten klarer nachzuweisen sind, und er hat gesagt, das wird euch nicht freier machen, sondern ihr werdet zu Sklaven eines Wissensregimes. Also wenn man das heute liest auf dem Hintergrund der Bachelorisierung, dann war Lacan in diesem Zusammenhang wirklich sehr weitsichtig. Um einen Vergleich zu machen, damals gab es ja den Freudomarxismus, also das war auch die Zeit, wo die ersten Versuche gemacht wurden, eben die Psychoanalyse mit Marx zu kombinieren. Marcuse, Wilhelm Reich sind da die Vertreter und teilweise eben auch die Frankfurter Schule, die kritische Theorie. Es war darin die Vorstellung, dass auf der einen Seite wir Triebe haben, die quasi von der Gesellschaft strukturiert unterdrückt werden. Und wenn man diese Unterdrückungsmechanismen aufhebt, also diese sogenannte Repression, würden diese Triebe ein Befreiungspotenzial entfalten, was schlussendlich eine Energie wäre, die zur Überwindung des Kapitalismus führen würde. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber der Trieb in diesem Befreiungskonzept, also in der beispielsweise bei Marcuse, das wird später dann auch von Deleuze aufgenommen, ist so etwas wie eine brodelnde Energie, die von Repression befreit werden muss. Und genau an diesem Punkt interveniert Lacan, indem er sagt, das mit dem Trieb ist in der Psychoanalyse schon bei Freud komplexer. Und Lacan treibt diese Widersprüche, die es schon bei Freud angelegt gibt, weiter, indem er sagt, die Vorstellung eines vorgesellschaftlichen Triebes, den man folglich befreien könnte, ist nicht adäquat, weil der Trieb erst durch die Einführung in die Gesellschaft, also das, was wir Sozialisation nennen, entsteht. Es gibt für Lacan keinen nicht gesellschaftlich vermittelten Trieb, weshalb ein Trieb auch nicht einfach befreit werden kann. Und es ist dieser Punkt, ich werde den gleich noch mehr ausführen, den Lacan für heutige Psychoanalyse-Rezeptionen so interessant macht, weil wir ja heute wissen, dass der Kapitalismus sehr wohl mit sehr viel befreiten Trieben leben kann. Wir müssen rückblickend, wenn wir auf die Geschichte seit 68, auf die Geschichte auch der sozialen Bewegungen zurückblicken, feststellen, dass diese Liberalisierungs- und Befreiungsvorstellungen nicht nur den Kapitalismus nicht tangiert haben, sondern dass der Kapitalismus sehr wohl mit diesen befreiten Trieben leben kann. Er braucht sie sogar. Man kann sagen, Lacan nahm diese große Metamorphosefähigkeit des Kapitalismus vorweg, indem er eben gesagt hat, die Vorstellung von einer befreienden Wirkung der Triebe, die ist psychoanalytisch gesehen eigentlich nicht haltbar. Also Sie sehen schon in diesem Element, das widerspricht sehr viel zu Pauschalvorstellungen, was wir meistens von der Psychoanalyse haben, dass eben im Kern des Menschen etwas Sexuelles sei und dass das etwas irgendwie Subversives oder Revolutionäres wäre. Es ist diese Warnung und auch Kritik, die die Schule von Ljubljana aufgenommen hat, um so etwas wie eine neue Kombination eben nicht mehr Freudomarxismus zu machen, sondern ich sage dem einen Lacan-Marxismus. Also nochmals, ich glaube, der Freudomarxismus reagierte auf eine repressivere Gesellschaft des Fordismus, und so können wir sagen, der Lacan-Marxismus reagiert auf die Fallstricke, das ist eben in meinem Titel, dieser Befreiungsbewegungen seit 68. Also die Vorstellung, wenn wir die ödipale Familienkonstellation und auch die rigide ödipale Subjektstruktur überwunden haben, dann sind wir in einer befreiten Gesellschaft. In der Schule von Ljubljana wird heute gesagt, nein, dann sind wir in einer postödipalen Konstellation, und diese Konstellation hat ganz neue und andere Formen von herrschaftlichen Subjektstrukturen. Nämlich Lacan sagt, was sich vor allem verändert hat, ist die Über-Ich-Struktur. Also für diejenigen von Ihnen, die keine psychoanalytischen Hintergründe haben, das Über-Ich ist so etwas wie das Gesellschaftliche, das im Subjekt drin steckt. In einer Form ein Effekt von dem, dass wir eben erzogen werden oder sozialisiert werden. Und wir sind uns gewohnt, das Über-Ich als das zu denken, was repressiv ist. Also wir kennen das, wir sagen, mein Über-Ich ist nie zufrieden mit meinen Seminararbeiten, ich muss noch härter arbeiten, es treibt uns an. Und Lacan sagt, die Vorstellung, dass wir die Triebe befreien müssen, ist einer veränderten Über-Ich-Struktur geschuldet, und diese Über-Ich-Struktur müssen wir verstehen, um zu verstehen, warum das Abdanken traditioneller, also ich sage jetzt mal ödipaler Familienkonstellationen, nicht einfach ins Reich der Freiheit geführt hat. Feministisch gesehen können wir auch sagen, das Abdanken der traditionell patriarchalen Familienoberhäupter, also die Väter, hat, das wissen wir als Feministinnen alle, nicht wirklich zu einer befreiten Konstellation für Frauen geführt. Wie können wir das theoretisch, psychisch erklären? Also in diesem Feld finde ich diese neueren Ansätze, die ich eben Lacan-Marxismus nenne, sehr interessant. Lacan macht damit, indem er auf diesen Trieb fokussiert, etwas zu seinem Gegenstand des politischen Denkens, also das zeichnet ihn aus, nämlich er spricht von einem unbewussten Genießen. Also es ist psychoanalytisch gesehen nicht immer klar, wonach wir eigentlich streben. Es gibt, das ist eine Grundannahme des psychoanalytischen Menschenbildes, es gibt ein Genießen, ein Unbewusstes, und das ist für Lacan das, was er ins Zentrum seines politischen Denkens steht. Es wird ja an die Adresse der Psychoanalyse, vor allem Freuds, auch oft der Vorwurf erhoben, kann man denn überhaupt Gesellschaftstheorie mit Psychoanalyse verbinden, weil die Psychoanalyse hat nur das Individuum vor Augen und ja im schlimmsten Fall will sie sogar das Individuum an die Gesellschaft anpassen. Wir können sagen, Lacans Werk ist der große Versuch und das große Anliegen auch von Lacan, die Psychoanalyse, er sagt, durch die Überführung der Psychoanalyse in die USA wegen dem Nationalsozialismus wurde aus ihr tatsächlich eine Anpassungsveranstaltung oder eine Anpassungstherapie. Lacan versucht, das Sprengende am psychoanalytischen Denken wieder ins Feld zu führen, und eben das, was sich nicht einfach integrieren lässt, wo der Mensch nicht einfach integrierbar ist in eine Gesellschaft. Und in dem Sinn ist sein Denken eben, also es wäre ganz verkürzt zu sagen, dass sein Denken, weil es von einem Subjekt ausgeht, nicht gesellschaftstheoretisch anwendbar ist. Und es ist nicht nur anwendbar, sondern Lacan selber, herausgefordert von dieser Horde von rebellierenden Jugendlichen, die da auch also in seine Seminare dann strömten, er selber hatte den Anspruch dann zu sagen, was eigentlich die politische und gesellschaftstheoretische Relevanz ist von seiner Adaption, seiner Erneuerung, wie er sagt, von Freuds Theorien. Also er selber hat den Grundstein gelegt für gesellschaftstheoretische Wendungen der Psychoanalyse, und das ist der Ort, wo die Schule von Ljubljana ansetzt. Um diesen zeitdiagnostischen Gehalt etwas verständlicher zu machen, muss ich Sie und euch kurz mit gewissen Grundannahmen der Lacanschen Psychoanalyse konfrontieren. Ich hoffe aber damit auch zeigen zu können, dass man das durchaus verstehen kann. Es wird ja, wenn Lacan bekannt ist im deutschsprachigen Raum, also beispielsweise das gilt auch für Žižek, Ist das immer im Zusammenhang mit Kulturtheorie, also irgendwie mit, man weiß, dass Lacan viel von Sprache gesprochen hat und dass er irgendwie das Subjekt als Effekt der Sprache versteht, das geistert so rum, auch in den Culture Studies, das ist zum Beispiel auch das, was dann via Judith Butlers Gender-Theorie zu uns gekommen ist, dass das Geschlecht eine sprachliche Position sei. Also das ist sehr zusammengezurrt, etwas, was wir über die USA von Frankreich zu uns gekommen ist. Und das ist aber im Wesentlichen eine grobe auch Verkürzung, würde ich jetzt mal sagen. Wenn Lacan von der Sprache spricht, so meint er eigentlich etwas anderes. Er meint mit Sprache die ganzen Regeln, die uns in eine Gesellschaft einführen und die für, das sehen wir an jedem Kleinkind, wenn wir mit ihm zu tun haben, die für jedes Kleinkind auch immer eine Einschränkung bedeutet. Also Diskurs oder Sprache meint ein Eintritt, also ein Wesen wird sozialisiert, wird zu einem gesellschaftlichen Wesen, das es vorher nie war. Und damit verbunden ist immer auch ein gewisses Drama, eine kleine Tragödie, nämlich es sind ganz viele Eingriffe, Einschnitte vorhanden. Und Lacan sagt zunächst, die Sprache ist eine Struktur, die quasi jedes Kind auf sich nehmen muss und von der es geprägt wird. Und zunächst sagt er tatsächlich, dass das Subjekt ein Effekt der Sprache ist, aber dann erweitert er diese Definition und sagt, bei diesem Spracheintritt entsteht immer ein Überschuss. Und zwar ist das eine Art phantasmatische Vorstellung, wie es wäre, wenn es diese Einschränkungen nicht gäbe. Und diesen Überschuss nennt Lacan das Objekt klein a. Also es ist letztlich, er übernimmt diesen Begriff von Winnicott. Die Psychoanalyse spricht ja immer von Objekten, worauf wir bezogen sind mit unserem Liebes- oder Begehrensstreben. Und er sagt, dieses Objekt klein a beherbergt eine Art Phantasma des werdenden Subjektes darüber, wie es wäre, wenn es keine Einschränkungen gäbe. Und der Punkt an diesem Phantasma, was quasi sein Objekt a strukturiert ist, dass das immer eine Interpretation ex post ist. Also er nimmt damit diese Vorstellung einer frühkindlichen Diade auf, von der Freud ja spricht, also die Vorstellung Mutter mit Kind, das ist eine Einheit und da ist die Welt noch in Ordnung. Lacan sagt, das ist ein Phantasma. Es gab diese Harmonie, diese Einheit zwischen Mutter und Kind nie, sondern es ist quasi auch eine kulturelle Vorstellung, eine Art Bild, man könnte auch sagen mit Jung eine Art Archetyp, was aber auch in jedes einzelne Individuum hineingelangt, also psychoanalytisch gesehen eben eine Vorstellung über die Ungetrenntheit vom Körper der Mutter, was, und das ist der springende Punkt, dem Kind auch nach dem Eintritt in die Sprache ein Genießen ermöglicht. Also die Originalität von Lacan besteht darin, dass er sagt, ohne diesen Verlust, der immer ein phantasmatischer Verlust ist, weil es ist der Verlust eines Objektes, das gar nie existiert hat, ohne diesen Verlust könnte kein Subjekt genießen. Also diejenigen von Ihnen, die Foucault kennen, Foucault kritisiert ja auch diese, oder er sagt, es ist nicht so, dass das Verbot das Genießen verbietet, sondern ohne Verbot gäbe es kein, also er spricht von Sex, von Lustempfinden. Und es ist eine ganz ähnliche Überlegung bei Lacan, übrigens Foucault war bei Lacan im Seminar, also das kommt nicht von ungefähr, diese Verbindung. Lacan sagt, ohne eine Einschränkung, und das ist eigentlich das, was er Sprache oder Diskurs nennt, wir können auch einfach sagen Sozialisation, also ohne diesen Unterbrechung einer Unmittelbarkeit würde im Subjekt nie ein Phantasma darüber entstehen, was eine vollumfängliche Erfüllung wäre. Und erst dieses Phantasma ermöglicht einem später werdenden Subjekt, einem erwachsenen Subjekt, zu genießen. Das heißt, wenn Lacan das so formuliert, sagt er auch, die Form, wie wir später, wenn wir erwachsen sind, unser Begehren haben, ist geprägt von diesem Einschnitt und von diesem Rest, von diesem Überschuss, der dabei entsteht, eben das Objekt A. Lacan sagt damit also, dass unsere Form des Begehrens geprägt ist vom Diskurs, von der Sprache, von der Gesellschaftlichkeit. Das ist etwas sehr anderes als zum Beispiel zu sagen, unser Begehren ist vorgeschrieben durch eine Bedeutung. Nein, Lacan sagt, es ist nicht vorgeschrieben, sondern es ist eigentlich das Sammelbecken von all dem, was die Gesellschaft uns nicht vorschreiben kann. Es ist ein Phantasma, das in uns entsteht, und es ist in erster Linie unbewusst. Es ist also eigentlich das Gegenteil der Bedeutung. Das heißt, in dieser Konzeption kommt zum Ausdruck, dass das menschliche Genießen immer um eine Unmöglichkeit kreist. Ohne Einschränkung gäbe es kein Genießen, weil das Genießen grundsätzlich um ein unmögliches Objekt kreist. Also Lacan sagt, das ist aber nicht einfach die Aussage, es gibt nichts, sondern es gibt durchaus etwas, worauf wir bezogen sind, aber es gibt die absolute Erfüllung nicht. Das heißt, es gibt eigentlich ein Genießen erst ausgehend von einem Verlust. Also nochmals, es ist nicht ein Verlust von etwas, das wir haben, sondern umgekehrt ist erst dieser Verlust die Ermöglichungsbedingung des Genießens, weil es uns ermöglicht, etwas zu genießen, von dem sonst sichtbar würde, dass wir es nicht haben. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick sehr theoretisch, aber ich glaube, wenn wir uns befragen, also natürlich ist ein Beispiel oder das Hauptbeispiel von diesem Objekt A, das, was wir jeweils in unserem Liebespartner und in unserer Liebespartnerin suchen. Es ist ein gewisses Etwas, von dem wir eigentlich nicht sagen können, was es ist. Es sind meistens Dinge, die uns anziehen, die eben letztlich ein Ding ist, das es nicht gibt und das trotzdem für uns das Höchste und Begehrenswerteste ist. Also ganz zentral an dieser Konzeption ist, dass das Genießen für Lacan immer etwas hat, das eine gewisse Ambiguität hat. Es ist nicht einfach ein, sagen wir in der Vorstellung von Hedonismus, wir sind vollumfänglich zufrieden, sondern es ist, darum spricht er auch vom Begehren, etwas, was uns beständig antreibt, was wir aber auch nie erreichen. Es ist dieses Objekt, klein a, was auch Lacans Gegenwartsanalyse anleitet. Lacan selber arbeitet in dieser Umbruchsperiode von 68, er versucht, diesen Wandel, den er thematisieren will, zu fassen. Auch Lacan hat immer alles formalisiert, er hat für alles Formeln aufgestellt. Ich bringe jetzt nicht diese Formeln, sondern ich versuche zusammenzufassen, was er sagen will. Er sagt, dass das, was er glaubt, was gegenwärtig geschieht, ein Übergang vom Diskurs des Herrn ist, wie er sagt. Das ist quasi die traditionell ödipale Struktur. Ein Übergang vom Diskurs des Herrn zum Diskurs der Universität. Mit dem Begriff des Diskurses der Universität spielt er natürlich damit, dass einerseits die Universität der Ort ist, wo diese ganzen Protestbewegungen ausgegangen sind. Andererseits, das führe ich gleich noch aus, ist der Diskurs der Universität aber auch eine neue Herrschaftsform. Der Diskurs des Herrn ist quasi das, was wir in einer traditionell ödipalen Subjektstruktur haben, und zwar nur natürlich auf der männlichen Seite. Es ist das Versprechen für den heranwachsenden Jungen, dass wenn er jetzt verzichtet und quasi sich dem Vater unterwirft, dass er dann einmal in Vaters Fußstapfen treten wird und dasselbe haben wird wie er, nämlich eben Zugang zur Mutter. Lacan sagt zu dieser Figur, das ist natürlich nur im Phantasma des Jungen so, auch der Vater hat es nicht. Aber durch das Verbot lässt der Vater den Jungen glauben, dass es dieses Objekt gibt. Also quasi das ist noch die traditionelle Funktionsweise des Verbotes. Wir können sagen, es ist das Verbot von etwas Unmöglichem, aber wenn es verboten werden kann, phantasmatisch gesehen, muss es es auch geben. Also Lacan zum Beispiel sagt, Ödipus, das ist ein Witz, damit kann man eigentlich nichts machen und es ist Freuds Traum. Und er sagt, dass Ödipus muss und kann man interpretieren wie jeden Traum. Es ist nämlich ein Versuch, dem Subjekt ein Genießen zu ermöglichen von etwas, was es nicht gibt. Und in diesem Kern steckt eine phantasmatische Vorstellung, dass die Mutter zu haben wäre. Also Sie sehen auch daran, es ist unsinnig zu sagen, die Psychoanalyse würde irgendwie noch einen alten Ödipus-Komplex vertreten und sei deshalb ahistorisch. Im Gegenteil, also Lacan historisiert zum einen den Ödipus und weist ihn zum anderen auch ganz einfach als Mythos aus. Also diese ödipale Struktur, eben Lacan nennt das Diskurs des Herrn, und da sagt er eben, diese Struktur, diese Subjektstruktur ist im Untergang begriffen und was er erlebt als diese Studentenunruhen, ist der Übergang oder ist vielleicht Ausdruck des Übergangs zu dem, was er jetzt Diskurs der Universität nennt. Er meint damit eine Verschiebung in den Triebschicksalen im Verlauf von dieser konstitutive Bezug zu einer Unmöglichkeit, den ich vorhin ausgeführt habe, verschwindet. Also es ist so etwas wie die Vorstellung, dass das Unmögliche, was für Lacan im Zentrum des Subjektverständnisses steht, sich in Luft auflösen kann, und zwar durch das Wissen der Universität. Lacan sagt nun, also er interpretiert diese Liberalisierungsvorstellungen als ein Verschwinden des Unmöglichen und er sagt, was dabei entsteht, ist nicht einfach eine befreite Subjektivität, sondern eine veränderte Über-Ich-Struktur. Also wenn sich das Über-Ich zunächst herausgebildet hat, indem es den Vater zum Ich-Ideal nahm und quasi diese Verbote internalisiert hat, verbindet sich jetzt das Über-Ich mit dem vormals Verbotenen. Das heißt, wenn das Über-Ich in der älteren Formation, in der ödipalen Struktur, das Genießen verboten hat, so wird jetzt das Genießen selbst zu einem Ich-Ideal und damit gerät das Über-Ich in die paradoxe Lage, dass es an dieses Genießen gekoppelt ist. Also Lacan sagt, wir haben heute eine veränderte Über-Ich-Struktur, nicht mehr ein internalisiertes Verbot ist in unserem Über-Ich, sondern das Über-Ich verkoppelt sich mit dem Genießen, das heißt, das Über-Ich heißt uns zu genießen. Lacan bringt das in die Formel, dass er sagt, das Über-Ich gebietet genieße Ausrufezeichen. Das heißt, wir sind nicht mehr damit konfrontiert, dass wir keinen Zugang zum Genießen haben, sondern wir haben heute eine neue, nämlich soziale Pflicht zu genießen. Diese Über-Ich-Haftigkeit des Genießens unterscheidet sich auch von, sagen wir, älteren freudomarxistischen Aussagen, dass wir in einer hedonistischen Gesellschaft leben. Es ist nicht einfach so, dass die Subjekte jetzt nur noch genießen und quasi deshalb ihre sozialen Pflichten vernachlässigen, sondern das Genießen selbst ist zu einer sozialen Pflicht geworden. Also um das ein bisschen zu veranschaulichen, wenn Sie sich beispielsweise auf Facebook das mal unter diesem Aspekt anschauen, was die Leute von sich preisgeben, so ist es wie eine Art Leistungsdruck oder auch Wettbewerb, wer am besten genießt. Wir sind permanent dazu aufgefordert, den Nachweis zu erbringen, dass wir es mit unserem Genießen nicht nur im Griff haben, sondern dass wir es laufend auch optimieren und dass wir Herr über unser Genießen sind. Das heißt, Lacan sagt, wenn das Unmögliche verschwindet, sind wir so etwas wie auf eine Laufbahn gesetzt, wo wir dem Genießen hinterherrennen und eigentlich nicht verstehen, warum es nicht geht, warum wir es nicht einholen. Und Lacan sagt deshalb, in Paris von 68 zirkulierte der Ausspruch Jouir sans entrave, also genießen ohne Grenzen. Das war das, was diese 68er forderten. Er sagt zu ihnen, was ihr damit fordert, ist ein Genießen ohne Genießen, denn so wird dem Genießen das genommen, was es konstitutiv braucht, nämlich eine Grenze. Und Lacan hat die Originalität, also in 68 sprachen ja alle von Marx und wollten eben von ihm endlich wissen, was er jetzt zu Marx sagt. Und er hatte gesagt, okay, ich sage euch, dass Marx hat davon gesprochen, es gibt die Ausbeutung des Arbeiters. Er hat davon gesprochen, es gibt die Enteignung des Arbeiters an seinem Wissen. Ich sage euch jetzt, es gibt noch eine dritte Enteignung, nämlich es gibt eine Enteignung an einer Negativität. Das ist etwas ganz Zentrales. Also wir sind uns immer noch gewohnt, gegen Repression, gegen Einschränkungen zu kämpfen. Und Lacan sagt, nein, uns ist etwas ganz anderes und Neues und schwer Verständliches geschehen. Uns ist die Negativität abhanden gekommen. Und wenn die Negativität das ist, was das menschliche Genießen überhaupt erst strukturiert, dann sind wir eigentlich in diesem Imperativ zu genießen nicht mehr genießfähig. Ich werde das gleich noch ausführen, was die heutigen Lacan-Marxisten mit dieser Aussage machen. Um das zusammenzufassen, also Lacan sagt, dieser Diskurs der Universität, respektive eben das postödipale Subjekt, was so entsteht, ist laufend mit der Vorstellung konfrontiert, es gäbe so etwas wie eine nicht durch die symbolische Kastration hindurchgegangene ein nicht durch die symbolische Kastration hindurchgegangenes Genießen. Also mit symbolischer Kastration meint Lacan eben diese Sozialisation, die Sprache, die eine Einschränkung bedeutet. Also es gäbe Genießen ohne Einschränkung. Lacan sagt also, die heutige Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Herrn signifikant aufgelöst hat. Also wir haben keine klare Autorität mehr. Also ich arbeite als Lehrbeauftragte an Universitäten und mir fällt immer wieder auf, es gibt eigentlich keinen Adressaten mehr für Klagen. Der Herr ist verschwunden. Es ist ein Computerprogramm oder das Evaluationsverfahren oder irgendeine Stelle, wo aber auch niemand sitzt. Also es gibt keine personifizierte Autorität mehr, sondern wir sind allen irgendwelchen Verfahren unterworfen, die uns natürlich genauso unterwerfen, aber wo kein Herr mehr sitzt. Und Lacan sagt, unser Problem ist, dass sich der Herrn signifikant in Luft aufgelöst hat und wir deshalb nicht mehr wissen, an wen wir überhaupt unsere Klage richten sollen. Um das zusammenzufassen und auch jetzt zu dem Vergleich mit dem, was heute beispielsweise in den Culture Studies unter Ideologie verstanden wird. Also wir haben ja auch in den Culture Studies, ich weiß nicht, ob das hier in Halle auch so gelehrt wird, aber beispielsweise in den Gender Studies an anderen Universitäten ist das so etwas wie ein hegemoniales Verständnis von Diskurs. Diskurs ist immer etwas, was über Bedeutung funktioniert und was uns festlegen will. Und darum ist quasi das Anliegen der Ideologiekritik aufzuzeigen, dass diese Bedeutungsfestschreibungen kontingent sind. Also wir müssen uns beständig gegen diese Eingrenzungen von Bedeutungen wehren und das wäre dann die Subversion oder die Ideologie. Kritik. Diskurs in diesem Lacanschen Verständnis meint etwas ganz anderes. Es ist eher etwas, was die Subjekte formiert, und zwar immer, indem sie die Subjekte zu diesem Objekt klein a in Verhältnis setzen. Also dieses Objekt und das Verhältnis des Subjektes zu diesem Objekt kann je nach historischer Phase, Epoche anders angeordnet sein. Das Objekt kann für das Subjekt verboten sein. Es kann, wie Lacan eben sagt, jetzt nicht mehr verboten sein, sondern vermeintlich frei zugänglich. Also eine Art Demokratisierung des Objektes. Der Diskurs ist das, was diese Subjekte zu ihrem Objekt in Verhältnis setzt. Und das ist ein ganz anderes Diskursverständnis Und das ist auch der Grund, warum die Schule von Ljubljana einen ganz anderen Weg gegangen ist als die westlich-marxistischen Anschlüsse an die Psychoanalyse. Es geht, wie gesagt, in diesen Anschlüssen an Lacan immer um die Frage des Genießens und nicht um die Frage von Bedeutung. Deshalb ist gegenwärtig in einer, es ist vor allem eine englischsprachige Diskussion, eine große Auseinandersetzung zwischen diesen Culture Study Ansätzen und diesen psychoanalytischen Ansätzen, die ich hochinteressant finde, aber die eben leider überhaupt nicht auf Deutsch übersetzt sind und auch kaum gelehrt werden im deutschsprachigen Raum. Dieser Versuch, eine Lacan'sche Ideologietheorie zu machen, hat eigentlich die Aussage, dass die westlichen Anschlüsse an die Psychoanalyse mit diesem Objekt klein a überhaupt keinen Umgang haben. Also sie verstehen etwas nicht, und jenseits von diesem theoretischen Mangel sind viele der Forderungen, die wir aus den Culture Studies kennen, also beispielsweise die Vorstellung differenter Lebensweisen, das Einklagen hybrider Subjektpositionen etc., sind selber als Bestandteil dieser veränderten ideologischen Konstellation zu betrachten. Also es ist nicht nur ein Theoriestreik, sondern beispielsweise Žižek, er hat sich am meisten hier am meisten konturierten Standpunkt, der fordert zum Beispiel zu Judith Butler sehr heraus, indem er sagt, diese Vorstellung, wir müssten unser Ich, unser Subjekt pluralisieren, folgt einfach dieser veränderten ideologischen Konstellation und verkennt quasi, dass sich unser Feind verändert hat, dass unser Feind uns heute gerade heißt, plural zu sein oder eben unsere verschiedensten Genießfacetten zu entfalten. Wir können, um das nochmals anders zu formulieren, es gibt ja in diesen Culture Studies Anschlüssen auch die Vorstellung, dass das Subjekt das Effekt einer Anrufung sei. Das Wort kommt von Louis Althusser. Also wir sind dann beispielsweise Männer oder Frauen, weil wir von der Gesellschaft der Frauen oder Männer festgeschrieben werden. Und die Ideologiekritik würde dann eben besagen, wir müssen uns von dieser Anrufung befreien und dann sind wir befreite Subjekte. Dieser Vorstellung, also dass die Ideologie quasi darin besteht, dass sie uns festlegen will, widersprechen diese Ansätze des Lacan-Marxismus dezidiert. Sie sagen, wir haben es immer noch mit einer Ideologie zu tun, aber diese Ideologie operiert nicht mehr über Bedeutung und vor allem auch nicht mehr über Ideale oder Positionen, die wir annehmen sollten. Das heißt, wenn ursprünglich quasi die Ideale, die, sagen wir, die ideale Frau, dann muss ich so oder so sein und das wäre dann das, was mich einschränkt. Žižek sagt, diese Vorstellung von Idealen hat gerade abgedankt. Das ist nicht mehr unser Problem, sondern wir haben ein neues Problem, ein anderes Problem unter diesen Idealen, mit denen wir uns identifizieren können oder gegen die wir uns wehren können, kommt eben etwas anderes zum Vorschein, eine Herrschaftstechnologie, von der er sagt, dass sie unmittelbar auf der Ebene des Genießens operiert. Also wir müssen uns nicht mehr an Idealen abarbeiten. Ein anderer Psychoanalytiker, Massimo Recalcati, ein Italiener, sagt, wir haben es heute vielmehr mit einer paradoxen Idealisierung der Desidealisierung zu tun. Das heißt, es ist eigentlich in sich nicht hinter ein Ideal, hinter eine Ideologie zu stellen, sondern sämtliche Ideologien zu kritisieren. Also das kennen wir. In jeder politischen Veranstaltung darf man keine Gemeinsamkeit mehr bilden, keine Universalität. Wir müssen das laufend dekonstruieren. Also das Zusammenschließen im Namen eines höheren Zweckes der großen Erzählungen, das ist überhaupt nicht mehr in, sondern es ist in der Sicht dieses Lacan-Marxismus die neue ideologische Konstellation. Also Žižek sagt, ich finde das eine sehr originelle Formulierung, die Kontingenz ist die Ideologie unserer Zeit. Also wenn die Gender Studies oder auch die Culture Studies sagen, wir müssen die Kontingenz von allen ideologischen Setzungen nachweisen, wir dürfen uns nicht mehr als Marxisten bezeichnen, wir dürfen uns nicht mehr als Feministinnen bezeichnen, weil das sind kontingente Setzungen, Gruppen, die andere ausschließen, so würde Žižek sagen, genau diese Vorstellung, dass eigentlich nichts mehr Gültigkeit hat, das ist die neue ideologische Hegemonie, und er bezeichnet das als eine weltlose ideologische Konstellation, die eben nicht uns einfach befreit, also dass wir uns mal da und mal da zusammenschließen können und ein bisschen einfach uns jedenfalls nie festlegen, sondern er sagt, die Unterseite, die nicht gedacht wird, ist, dass wir damit gleichzeitig an unserem unbewussten Genießen angesprochen werden und so eingebettet werden. Jetzt in was? Also da kommt der Diskurs der Universität zum Zug. An die Stelle dieses traditionellen Vaters ist etwas anderes getreten, nämlich, also das sagt so wieder Lacan direkt, es ist das akkumulierte Wissen des Diskurses der Universität getreten, das uns anleiten will, unser Genießen zu erreichen, richtig zu erreichen und zu optimieren. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass Žižek von einer Biopolitik des Genießens spricht. Das meint, also er nimmt dieses Wort von Foucault, aber bei Foucault ist die Biopolitik immer etwas, das uns einschränkt. Und die Biopolitik des Genießens ist genau diese Konstellation, dass ein Wissen uns vorgibt, dass wir richtig angeleitet unser Wissen optimieren, entfalten, befreien etc. können. Also wir kennen das in der Ratgeberliteratur, wir kennen das aber auch in diesen ganzen, also was die junge Generation heute macht, indem sie ihre Lebensstile optimiert. Also das für mich sprechendste Beispiel ist, ich bringe das immer wieder, also Žižek sagt, diese Biopolitik des Genießens ist einerseits auf den ersten Blick quasi ein Angebot, optimiert das Genießen, also nicht schränkt euch ein, aber es hat, und da kommt eben diese Lacan'sche Überlegung hinein, immer eine Über-Ich-Konstellation oder eine Unterseite, die uns nicht bewusst ist, es ist nämlich ein enormer Druck, es ist ein Über-Ich-Druck, das Genießen zu optimieren. Das Beispiel dafür ist das vegane Leben. Also jeder ödipale Vater, der diese strengen Vorschriften gemacht hätte, der wäre von seinen Kindern abgesetzt worden. Und die Regeln, wenn ich mir anschaue, was die jungen Menschen sich heute selber für Regeln auferlegen, die sind so viel rigider, als jeder patriarchale Vater es sich je hätte vorstellen können. Wir tun das aber immer im Dienste von letztlich, wir fühlen uns gut und fit und wir tun es im Sinne und im Dienste von unserem Genießen. Das heißt, wir haben ganz viele Phänomene heute, die als Befreiung von rigiden Zuschreibungen und Normen erscheinen, die in dieser Diagnose und so betrachtet etwas Verstecktes haben, was noch viel rigider ist, aber uns nicht so erscheint, weil wir es im Namen von uns selbst tun. Also es gibt eine Rigidität und eine neue Über-Ich-Struktur, die uns eben nichts mehr vorenthält, sondern im Gegenteil, die uns ermöglicht, alles Mögliche und sogar das Unmögliche. Also wir sind so mit unendlichen Möglichkeitsräumen konfrontiert und verstehen nicht, warum es nicht funktioniert. Weil ein Wissen uns beständig vorgibt, dass der Kern des Unmöglichen zu durchdringen ist, richtig angeleitet funktioniert es und wir wissen nicht, warum es nicht funktioniert. Also wir sind dieses biopolitische Wissen, das der Diskurs der Universität produziert, ist Ein Wissen, das uns glauben macht, dass es kein Unmögliches mehr gibt. Es gibt beispielsweise, das ist ein Beispiel von Alenka Zupancic, auch eine Autorin aus diesem Umfeld der Schule von Ljubljana. Sie nimmt diesen Slogan von einem Unternehmen, nur das Unmögliche ist unmöglich für uns. Also es ist die Vorstellung, dass wir richtig angeleitet jede Unmöglichkeit überschreiten können. Also so betrachtet sind viele der Forderungen von linken Politiken, zum Beispiel nach differenten Lebensweisen, nach multiplen Identitäten, nicht Frau, nicht Mann zu sein. Diese postmodernen Identitätspolitiken sind so betrachtet eher Ausdruck als von dieser Biopolitik des Genießens und nicht deren Kritik, weil sie uns Glauben machen, dass wenn alle rigiden Zuschreibungen der Gesellschaft abgebaut sind, wir unmittelbaren Zugang zum Genießen haben. Also wenn man so betrachtet, zum Beispiel nochmals Judith Butler liest, ist dabei immer die Vorstellung, dass es die Rigidität der Gesellschaft ist und nicht eine dem Genießen inhärente Unmöglichkeit, die uns vor dem erfüllten Lusterleben oder was auch immer im Wege steht. Wenn wir das wieder verallgemeinern, so können wir damit auch etwas verstehen, woran wir alle leiden. Es ist dieser Imperativ zur permanenten Optimierung. Das Schwierige daran ist, beispielsweise an diesen ganzen Tools, mit denen wir konfrontiert sind, Best-Practice-Praxen oder Monitoring, Evaluation etc., es ist ganz schwierig, dem etwas entgegenzusetzen, weil wir können nicht gut sagen, wir sind dagegen, dass etwas immer besser wird. Und was wir da eigentlich ins Spiel bringen müssen, ist zu sagen, wir fordern das Unmögliche zurück. Also die Vorstellung, dass eine Universität wird immer besser, indem sie sich in Wettbewerb zu anderen Universitäten setzt. Wir werden immer besser, indem wir ein Lerntagebuch führen und unser Selbstverhalten optimieren. Es ist die Vorstellung der unendlichen Optimierbarkeit, die letztlich eben eine Falle ist. Nochmals, um das mehr wieder zurückzubeziehen, was heißt das für die Subjekte? John Kopczek, auch eine amerikanische Theoretikerin aus diesem Umfeld des Lacan-Marxismus, sagt, dass das Schwierige dabei ist, dass die Schuld heute eine ganz andere Funktion bekommen hat. Schuld hatte grundsätzlich immer eine Verbindung zur Gesellschaft. Also wir sind der Gesellschaft gegenüber etwas Schuld, in der Schuld, wir haben etwas getan, das wir nicht sollten. Wir haben ein Verbot oder ein Gesetz übertreten und das Über-Ich lastet deshalb auf uns. John Kopczek sagt, wir sind heute schuldig, weil wir dieses Ideal oder Ziel eines Zugangs zum absoluten Genießen nicht erreichen. Das heißt, wir sind uns selber gegenüber in der Schuld. Und ich glaube, dass viele der Identitätspolitiken so betrachtet verstanden werden können als eine paradoxe, nämlich über-ich-hafte Vorstellung, dass wir ein Selbst haben, das wir von rigiden Zuschreibungen befreien müssen. Und das würde heißen, wir hätten ein Selbst, das uns selbst transparent ist. Und genau dieser Vorstellung widerspricht die Vorstellung, was das Genießen des Menschen eigentlich ist, psychoanalytisch betrachtet, es ist etwas, das für uns selbst letztlich immer opak bleibt, also undurchschaubar. Und Lacan sagt, der Diskurs der Universität gibt uns, also lässt uns glauben, gibt vor, dass diese Opazität des Genießens durchdringbar wäre mit dem richtigen Wissen. Also ein Paradebeispiel ist wohl, was heute in der Psychologie geschieht an den Universitäten. Man kann das wirklich so zusammenfassen, es ist die Vorstellung, wir können alles durchdringen, was den Menschen bestimmt leitet. Wir müssen das nur gut, also richtig mit dem richtigen Evaluationssystem angeben. Am Schluss haben wir den gläsernen Menschen. Und genau das verkennt, dass im Zentrum des Menschen eine nicht durchdringbare Dunkelheit ist, aber das Ideal eines Zugangs zu diesem absoluten Genießen ist natürlich verführerisch. Und in dem Sinn sagt Kopczek, womit dieser Diskurs der Universität spielt, ist die Vorstellung, dass wir im Kern etwas haben, das wir besitzen und wir können es befreien. Also wir können das so zusammenfassen, dieser Diskurs der Universität hat also quasi den Vater zum Abdanken gezwungen. Es gibt diese rigide patriarchale Form nicht mehr. In der Diagnose dieser Schule von Ljubljana ist an dessen Stelle ein postödipales Subjekt getreten, das in einer Art Zwang zur Selbstbefreiung, zur Befreiung seines Genießens nicht versteht, dass es genau damit sein Genießen immer verfehlt, weil es es durchdringen will. Und Kopczek sagt, damit verbunden ist auch eine Schuld, aber eine Scham. Es ist nicht die Scham, dass wir ertappt worden sind, weil wir ein Verbot übertreten haben, sondern es ist die Scham, dass es uns nicht gelingt. Wir sind permanent damit konfrontiert, der Nachbar, der genießt besser als ich, ich mache irgendetwas falsch. McGovern sagt zum Beispiel, wir sind mit dem Genießen des anderen konfrontiert, der uns glauben macht, dass wir es auch so gut haben könnten wie er, aber es gelingt uns natürlich nicht. Und Kopczek bringt dies in die Formel, sie spricht von einer schuldigen Schamlosigkeit, also beispielsweise diese Fernsehserien, wo die Leute über ihr Innerstes sprechen, sie enthüllen ihren Kern und verpassen ihn natürlich genauso. Und sie werden sich selber gegenüber, treten sie in eine schuldige Schamlosigkeit. Je mehr sie sich entblößen, desto mehr schämen sie sich, weil sie das Genießen immer noch nicht gefunden haben. Und darum sagt Žižek, es wäre eine Verkennung, wenn wir das, woran wir heute glauben, immer noch zurückführen als auf das alte ödipale Verbot, also quasi, dass wir nach immer noch mehr Liberalisierung rufen. Es ist auch die Vorstellung von unterdrückten Lebensweisen, also ich darf nicht so sein, sondern ich muss. Diese Vorstellung in sich selbst müsste sich daraufhin befragen, ob sie nicht selber bereits Ausdruck dieser neuen ideologischen Konstellation ist, die uns heißt, unsere Lebensweisen, also auch unser Selbst in seiner Pluralität und Facettenreichheit zu entfalten und dabei eben verkennt, dass wir etwas Unmögliches anstreben, dass wir eigentlich viel mehr mit dieser Unmöglichkeit einen neuen Umgang finden müssen. Das ist auch der Grund, warum oder was ich selber in dieser Schule von Ljubljana gefunden habe, also wie Sie alle wissen, gibt es vor allem in Deutschland die Vorstellung, dass der Feminismus quasi beerbt worden sei durch die Dekonstruktion eines Subjektes des Feminismus der Frau, eben einer Dekonstruktion im Namen der Pluralität. Also das wäre dann ein queeres Subjekt oder ein hybrides Subjekt. Und so betrachtet können wir eben sagen, es gibt verschiedene Vorstellungen, was Subjektivierung heißt, was ein Subjekt in eine Gesellschaft einbindet. Und ich würde sagen, die heutige Form der Einbindung der Subjekte in die Gesellschaft ist nicht mehr über eine Festlegung, eine Festschreibung, sondern auch ein plurales Subjekt kann so etwas wie ein Köder sein, das die gegenwärtigen Subjekte in eben eine veränderte ideologische Konstellation einbindet. Also das ist auch der Grund, warum Žižek sagt, Judith Butlers Projekt bleibt vollständig im Rahmen des gegenwärtigen hegemonialen Konzepts. Ja, ich ende hier und danke Ihnen für die lange Aufmerksamkeit. Womit ich mich ja Jahr und Tag herumschlage. Zu DDR-Zeiten war es einfach so, man hatte eine Autorität. Das war ohne Zweifel, dass es Autoritäten gab. Nur wer ist die? Das war das Thema. Wer ist wert, Autorität zu sein? Ne? Und stattdessen, was dann mit der Wende passierte, Autoritäten alle weg. Es war diese Maßlosigkeit, Haltlosigkeit, wo alles plötzlich möglich wurde, wirklich alles. Der Konstruktion, der Konstruktion war ausspitzen, oder? Mein Gott. Ja, ist halt so, das war etwas, was ich mich sehr schnell merkte, wo der Hase läuft, dachte ich, Dankeschön, so nicht. Also ich suche mir immer noch meine Autoritäten aus, die ich akzeptiere, Punkt, Ende. Das ist meine Antwort drauf. Und was ich als Unmöglichkeit bezeichne ich schlicht als Subjektivität. Subjektivität ist begrenzt, es gibt vieles, was nicht geht. Punkt. Ist leider so. Also ich glaube, meine Frage schließt ein bisschen daran an, aber vielleicht eher in einem kritischen Sinne, weil ich mich frage, ob mit Lacan überhaupt sowas wie Herrschaftslosigkeit, Freiheit und Herrschaft denkbar ist. Ja. Weil nach dem, was Sie vorgetragen haben, könnte ich mir vorstellen, Lacan würde sagen, die Vorstellung von Herrschaftslosigkeit, die ist sozusagen die Phantasmagorie eines Objekts, das selber konstitutiv mit der Herrschaft verbunden ist. Deswegen ist das unmöglich und wir bewegen uns nur in dem Herrschaftsraum quasi und können da vielleicht was verstellen. So. Also das würde mich interessieren, ob, wie Sie das denken, weil mir kommt sowieso vor, als ob das Lacan'sche Denken vielleicht ein Denken ist, das Herrschaft verewigt quasi. Soll ich gleich darauf? Ja, macht, glaube ich, Sinn. Ja, das ist eine wichtige Frage. Lacan würde jedenfalls sagen, die Vorstellung von Befreiheit ist von Befreiung ist phantasmatisch, nämlich aus diesem Grund, was Sie gesagt haben. Also das Zentrum des psychoanalytischen Denkens liegt für mich, und darum finde ich es also auch für die feministische Theorie ganz zentral, liegt für mich darin, das Subjekt als Begrenztes zu denken. Also letztlich die Grenze bei Lacan, ich glaube auch bei Freud, kommt daher, dass wir endlich sind. Wir sind abhängig, geboren und wir sterben. Und das Bewusstsein über diese Endlichkeit ist das, was im Kern des menschlichen Subjekts steht. Und wenn die Vorstellung besteht, dass wir da rauskommen, dann würde Lacan sagen, verstricken wir uns nur noch in verrücktere Herrschaftskonstellationen. Diesen Wandel, den ich jetzt beschrieben habe, Lacan hat durchaus in dieser Zeit auch, er sagt, es gäbe eine andere Möglichkeit, also es ist überhaupt nicht seine Vorstellung ein Zurück, wir müssen die alten Väter wieder einrichten. Er nennt das dann den Diskurs der Psychoanalyse, wo er sagt, wenn die Gesellschaft als Ganzes sich mit dieser Begrenztheit auseinandersetzen könnte, wäre das eine neue Konstellation. Er würde, glaube ich, nicht von Herrschaftsfreiheit sprechen, weil das immer diese phantasmatische Ebene hat. Aber er sagt nicht, es muss zwangsläufig in das laufen, was wir jetzt kennen, nämlich der Diskurs der Universität, sondern er hat diesen Diskurs der Analyse als einen, ja, wenn man so will, emanzipatorischen, als einen emanzipatorischen Horizont. Eine Bemerkung dazu. Wobei die Begrenzung immer auch historisch ist. Das heißt, wenn man jetzt eine Begrenzung feststellt, heißt es noch lange nicht, dass sie morgen noch so existiert. Das heißt, es wird vielleicht eine andere Begrenzung sein. Vielleicht wird sie etwas erweitert sein. Man weiß es halt nicht. Begrenzung ist immer nur die Begrenzung des Momentes. Das ist also keine dogmatische Sache. Wir sitzen sind immer begrenzt. Wir sind es, sondern die Grenzen können sich ja erweitern, zum Beispiel. Das würde ich eher bestreiten. Also die Form der Grenze ist historisch wandelbar, aber also quasi dieser Gestus der Bescheidenheit, der Grenze, das ist etwas, was ich finde, was ich verteidigen würde an der Psychoanalyse, also was mir erhaltenswert scheint. Weil sonst haben wir wieder dieses, es wird immer besser, das ist ja das Phantasma des Kapitalismus. Das Problem ist ja eigentlich ein grundlegendes, nämlich muss ich das Projekt der Emanzipation der Freiheit aufgeben, um nicht in die Fallstricke zu geraten? Also ist das der Weg eigentlich der Emanzipation, nämlich das aufzugeben? Und ist dieser Begriff des Genießens jetzt nicht vielleicht sogar ein falscher Begriff? Kann man den nicht mit dem Marcuse-Begriff des Konsumierens eigentlich substituieren, weil Genießen ist ja auch durchaus etwas, was auch ein Stück auch ein autonomer Akt ist, nämlich zum Beispiel auch der Ermangelung Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man genießen auch etwas verstehen kann, was man ja ganz bewusst macht, wo Buße zugehört. Ja, also das wird aber in diesem Kontext, habe ich manchmal das Gefühl, wird so gebraucht wie konsumieren, weil es ja im Grunde ein bisschen als Hintergrund hat, die gesellschaftliche Struktur, die mir Grenzen setzt. Daraus entsteht ja die Fantasie. Das wird auf der einen Seite als Freiheitsraum angeboten, aber im Grunde geht es eigentlich in die Richtung, würde ich sagen, dass es eigentlich darum geht auch, dass möglicherweise in diesem Genießen letztendlich etwas wie Konsumieren wieder ist, was von der Gesellschaft auch strukturiert wird und dadurch im Grunde diese Freiheitseinschränkung kommt. Deswegen der Begriff des Genießen, also ich bin jetzt kein Experte, aber es finde ich schon interessant, weil für mich ist Genießen eigentlich was anderes. Ja, das wird aber im Grunde total entwertet eigentlich, dieses Begriff des Genusses. Ja. Ja, und ich sehe da eher das Konsumieren wiederum drin, was so Marcuse dann vielleicht auch so. Ja, das ist eine fruchtbare Gegenüberstellung. Ja. Also das Genießen, das Konsumieren ist genau, also das sind zwei Gegenteile, also ein Gegenteil. Und zwar, was ganz zentral ist beim Begriff des Genießens, kommt für Lacan der andere rein. Und deshalb hat das Genießen radikal nichts mit etwas Autonomen zu tun oder mit etwas Bewussten, sondern die Unmöglichkeit, von der ich gesprochen habe, also ich müsste das tatsächlich mehr ausführen, kommt daher, dass das Genießen ja immer auf eine andere Person bezogen ist, über die ich nicht verfügen kann. Also die narzisstische Kränkung, der Umstand, dass das, was ich möchte, mir vielleicht vorenthalten werden kann, die Existenz des anderen, das ist das, was Lacan an diesem Genießensbegriff stark macht. Also darum macht er diese ganze Geschichte vom Kleinkind her auf. Er sagt quasi, der Umstand, dass ein Kleinkind Hilfe braucht, macht, dass diese erste Bedürfnisbefriedigung eingearbeitet oder eingelegt ist im Feld des anderen, wie er dem sagt, wo der Umstand der Abhängigkeit eigentlich das Konstituenz ist für das werdende Subjekt. Und dieser Umstand der Abhängigkeit, also man kann auch sagen, der Umstand der Verwiesenheit, das ist das, was in diesem, also was im Konsumieren ja überhaupt nicht ist. Da bin ich pseudo-autonom und es braucht überhaupt keinen anderen. Also ich würde sagen, Sie haben gefragt nach der Emanzipation. Dieses Genießen in seiner Ambiguität, dass wir darin von der Liebe von einem anderen abhängig sind, das finde ich das Emanzipatorische. Ob man dem Befreiung sagen will, ich weiß nicht, darum verwende ich den Begriff des Genießens. Sie haben völlig recht, der ist ganz überhaupt nicht so, wie wir im landläufigen Sinn von Genießen sprechen, verwendet, sondern eben, es hat bei Lacan diese Ambiguität, dass es mich auf das Feld des anderen verlegt, wo ich radikal über mein Genießen eben gerade nicht mehr verfüge, weil ich zum Beispiel mit meinem Liebesanspruch mich von einem anderen abhängig mache. Also dieses Element der Abhängigkeit, das möchte Lacan stark machen und das ist das Element, wo er die Emanzipation sieht, dass wir quasi dem Umstand unserer Abhängigkeit Rechnung tragen. So wäre ein Weg der Emanzipation, wo ich jetzt sagen würde, also wenn wir den Befreiung sagen, haben wir das Element der Abhängigkeit nicht drin. Aber es ist durchaus in einem emanzipatorischen Sinn gedacht. Ich weiß nicht, wer er war. Von vorne nach hinten. Meine Frage steht sich so ein bisschen an so ein paar Sachen an, die Sie gesagt haben. Zum einen, dass die Regeln, die sich manche jungen Menschen heute geben, rigider ist als so mancher patriarchale Vater. Das weiß ich nicht, ob man so einfach sagen kann. Und dann auch an das, dass mehr Liberalisierung falsch sein könnte. Und es wird die ganze Zeit von so einem Wir gesprochen. Und ich würde jetzt mal sagen, es hat in den letzten Jahren für wenige Menschen, in den letzten Jahrzehnten, für wenige Menschen viele Verbesserungen, gerade in Bezug auf Sexualität, gegeben. Mhm. Und es, wir sind ja in einer globalen Welt und da besteht immer so ein Problem von so einer Nicht-Gleichzeitigkeit. Also wer ist dieses Wir? Wenn es diese ideale Frau nicht mehr gibt, gibt's die, wo gibt es die nicht mehr? Also gibt es nicht irgendwie weite Teile der Welt, wo genau diese patriarchalen Bilder eben noch herrschen? In voller Stärke? Und welche kleine elitäre Gruppe ist das, die das Problem hat, das Sie gerade beschrieben haben? Also es hat da irgendwie so immer so, wer ist das Wir? Soll ich, ja, ich beginne hinten. Also das ist ganz wichtig, diese Analysen sind wirklich nur für die Zentren der kapitalistischen Metropolen. Also so wie Che Guevara gesagt hat, ihr seid im Kopf des Monsters, ihr müsst dort arbeiten. Also Zizek und auch Lacan hätten nicht den Anspruch, über ostasiatische Tigerstaaten eine Aussage zu machen. Patriarchat in dieser Form gibt es natürlich weltweit noch. Trotzdem scheint es mir wichtig, unsere ideologische Konstellation hier zu verstehen. Erstens mal wegen uns selber. Ich finde es legitim, über das, was uns, und ich sage jetzt absichtlich, spreche ich von einem Wir, dieser quasi das, was beispielsweise auch Frauen in den Metropolen in Europa oder in den USA heute geschieht, wie können wir das verstehen? Das finde ich eine wichtige Frage. Es ist nicht mehr eine traditionell patriarchale Ordnung und trotzdem sind wir nicht befreit. Die Frage der Liberalisierung, natürlich war das alles wichtig. Also ich möchte nicht so verstanden werden, dass ich mir eine Zeit der 50er Jahre zurück wünsche mit den damaligen Sexualitätsvorstellungen für Männer und Frauen. Es geht mehr um eine Selbstreflexion, wo sind wir eigentlich in der Theoriebildung, in dem, was als also was ein Common Sense, sagen wir, in der Linken ist. Was da ungewollt für Phantasmen übernommen wurden, wo wir nicht verstehen können, wohin wir eigentlich gelangt sind. Also eine Selbstreflexion der Befreiungs-, der sozialen Bewegungen. So, das möchte ich machen, nicht mehr und nicht weniger. Und nicht mit dem Hinblick, dass wir diese Liberalisierungen rückgängig machen, sondern dass wir verstehen, warum sehr viele Probleme weiter existieren, obwohl sie in völlig neuer Form vermittelt werden. Wenn ich da noch so anschließen kann, also ich finde die Einschränkung und wichtig, die habe ich jetzt bei Zizek so zum Beispiel nie gefunden. Ihre Antwort war ja so ein bisschen, dass wir das Unmögliche zurückfordern müssen. Das ist, finde ich, so ein bisschen, also sagt mir noch nicht viel. Ja, also ein bisschen so in Bezug auf so eine reale Politik. Also ich finde gerade, wir sind auf diese Formulierung gekommen, ich unterrichte in Zürich in einer Gewerkschaft, wo ich, das ist so Verdi vergleichbar, also es sind Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und wir beschäftigen uns dort viel mit diesen ganzen Professionalisierungsangeboten, die aber eigentlich Ökonomisierungszwänge sind und also das sind so die Frauen, die diese Reformen durchsetzen müssen und sie müssen beständig alles besser machen. Also eben die Abläufe optimieren etc. Und sie sind dazu gekommen, eben zu sagen, was wir eigentlich sagen müssen, ist, das geht nicht, man kann das nicht optimieren. Also in dem Sinn, dass wir dieses Angebot, dass etwas, es wird ja immer unter dem Label einer Verbesserung auch, ach, wir möchten doch nur Ihre Arbeitssituation verbessern, dass wir das zurückweisen und sagen, nein, es geht nicht. Also wir müssen die Unmöglichkeit ins Spiel bringen und sagen, was, ich finde das sehr konkret, dass wir dieses Angebot der Verbesserung zurückweisen und sagen, nein, ich möchte keinen besseren Bürostuhl, weil das ist nicht das Problem. Aber ich möchte nicht, dass meine Abteilung immer besser arbeitet, weil das geht gar nicht, das ist ein Unsinn. Und die Unmöglichkeit, ich würde schon auch sagen, auf ganz persönlicher Ebene, dass wir von dieser Selbstoptimierung wegkommen, die ich schon finde, dass es ist natürlich, das stimmt auf der einen Seite, es ist eine Elite, die das praktiziert, aber das Ideal, das ist wie mit allen Idealen, so gut wie die bürgerliche Kleinfamilie in der ganzen Geschichte nur immer vielleicht von 20% der Bevölkerung lebbar war, war sie doch ein hegemoniales Projekt, auch für die Arbeiterbewegung, die sich das selbstverständlich gar nie leisten konnte, aber als Ideal war es in den Köpfen der Leute und in den Herzen. Und so glaube ich, ist diese Vorstellung, dass wir doch heute jetzt endlich können und dass, wenn es nicht gelingt, dass das auf uns zurückverweist, ein Problem, das nicht nur für Eliten gilt. Es geht in eine ähnliche Richtung. Also ich glaube erstmal, dass es auch nicht für Deutschland oder für die westliche Welt zutrifft, dass halt dieses verbindende Über-Ich, dass es das gar nicht mehr gibt und das ersetzt wurde durch den genussischen Narrativ, sondern dass schon das bei Geschlecht auch, aber zum Beispiel bei Arbeit, beim Verhältnis zur Arbeit, ist es doch total weit verbreitet, dass Leute an sich selbst und an andere den Anspruch haben, irgendwie was zu leisten, also dass das nicht läuft unter ich tue da was für mich, sondern man muss irgendwie für die Gemeinschaft, was auch immer, halt irgendwie seinen Beitrag leisten, dass das mit einem ziemlichen Wut gegen einen selbst und gegen andere einhergeht. Und wenn man da sagt, dass das Zentrale ist, dass die Leute ein Problem damit haben, ihren Genuss immer weiter zu optimieren, dann finde ich, macht das halt auf eine Art die bestehende Gesellschaft sehr viel besser, als sie ist. Also ich würde sagen, wenn das das Problem wäre, ja, müsste man darauf hinweisen. Und ich glaube, das stimmt, das als Tendenz zu beschreiben und dass es bestimmte Kreise gibt, in denen das nochmal stärker vorherrscht und dass das auch eine gewisse Problematik hat. Aber es ist einmal doch irgendwie deutlich besser. Also dieses alte verbietende Über-Ich und die äußeren Zwänge, die es ja auch immer noch in ihrer alten Brutalität gibt. Und andererseits, finde ich, müsste man da halt schärfer trennen, dann im Begriff der Herrschaft. Und ich habe so ein bisschen rausgehört, oder auch bei Lacan zumindest, dass es alles so unter Herrschaft läuft, dass er sagt, ja, die ist heute anders strukturiert, aber das ist immer noch Herrschaft. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt, aber dann ist das halt ein sehr abstrakter Begriff von Herrschaft. Also dann fällt darunter irgendwie, dass es nicht die totale Befreiung gibt. Da würde ich sagen, ja, das stimmt, aber das überstreicht doch eine zentrale Differenz, die bei Herrschaft bestehen könnte. Ob das die Herrschaft ist, dass nicht alle Wünsche restlos befriedigt werden, was sicherlich auch in einer befreiten Gesellschaft so ist, oder ob das heißt, dass man 40 Stunden pro Woche arbeiten gehen muss und halt trotzdem einen schlechten Lohn hat und seinen Genuss vielleicht nicht so optimieren kann, wie man das gerne würde. Und noch eine Unschärfe, die ich irgendwie oder die ich so empfunden habe, war so im Begriff der Optimierung, dass das halt sowohl oder sie sowohl verwendet haben für Optimierung von Genuss als auch Optimierung von irgendwie Arbeitsabläufen. Und da würde ich sagen, also das ist was gesellschaftlich zusammen auftritt und beide Tendenzen nehmen irgendwie zu, aber das sind doch sehr unterschiedliche Sachen. Also die vermischen sich, aber der Zweck dahinter ist doch ein anderer. Und da würde ich, also wenn es Optimierung von Arbeitsabläufen ist, würde ich halt da Kapitalismuskritik für das Richtige halten. Und wenn es um Optimierung von Genuss geht, würde ich halt entweder sagen, da finde ich Ihre Kritik gut, das ist gar kein richtiger Genuss, dann gibt's, so würden Sie es nicht sagen, aber also in dem Sinne, da steckt doch noch Herrschaft drin. Und dann finde ich aber trotzdem den Versuch, das zu optimieren, in dem Bewusstsein, dass man das irgendwie nicht, also dass man nicht ständig damit zu tun haben muss, das zu optimieren und irgendwie über Facebook zu kommunizieren, dass man darin wahnsinnig gut ist. Also finde ich das doch aber trotzdem was noch zu retten ist und was man gegen bestimmte Herrschaft, die es immer noch gibt, auch stark machen musste. Und wo man dann, also wo eine Reflexion ein Stück weit das zurücknimmt und sagt, ja, das kann nie ganz gelingen. Aber lass uns doch trotzdem versuchen, auf dem Weg irgendwie möglichst weit zu kommen. Und das macht halt der Kapitalismus nicht oder auf eine komische Form, aber an sich wäre das doch ein gutes Projekt, das halt immer noch gegen den zu verteidigen wäre. Ja, eben genau nicht. Also Sie haben, ja, ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass dieser Begriff des Genießens, also ich habe dezidiert nicht gesagt, dass es ihnen jetzt besser geht, sondern dieses Genießen ist die neue Herrschaftsform. Es muss nicht, die Schwierigkeit ist, das hat man immer, wenn man über diesen Wandel in den ideologischen Konstellationen spricht, wie sagt man dem was sich verändert hat. Darum spricht Lacan ja vom Diskurs. Aber das Zentrale daran ist, dieses Mehr genießen ist nichts, was besagen soll, dass es den Leuten besser geht, sondern Lacan sagt, darum finde ich eben trotzdem, ich würde am Herrschaftsbegriff festhalten, die Herrschaft vermittelt sich anders. Also das Beispiel, was Sie am Anfang gesagt haben, es gibt bei bestimmten Auflagen, wie ich arbeiten muss, dann quasi fast eine Selbstaggression, eine Wut gegen sich selbst. Das ist ja der Punkt, diese Selbstaggression vermittelt sich anders. Es ist nicht ein Chef, der mich antreibt, sondern ich bin verpflichtet, meine Subjektivität in den Arbeitsprozess reinzubringen. Ich muss als Person anwesend sein. Und das ist eine verwickelte Kombination von Herrschaft und Genießen, die sehr viel schwieriger zurückzuweisen ist, als wenn es einfach ein Chef ist, der sagt, ich muss jetzt Überstunden machen. Dann weiß ich, wer mir was also vorenthält oder wo das Problem liegt. Und es liegt außerhalb von mir. Aber diese neuen Subjektivierungsweisen fordern ja gerade, dass es eine Vermischung gibt zwischen dem, was ich selber für mich tue und dem, was ich für die Kapitalakkumulation tue. Also da verstehe ich auch Ihre Trennung nicht. Es geht ja gerade darum, mit diesem Begriff der Subjektivierung das Scharnier zwischen Kapitalakkumulation und individueller Ebene zu finden. Also es soll dezidiert beides sein, auf beiden Ebenen operieren oder theoretisch etwas ins Blickfeld zu bekommen. Ja, ich bringe auch zwei Sachen nicht so ganz zusammen, aber vielleicht haben Sie das gerade schon gesagt, jedenfalls. Wieso beinhaltet dieser Begriff des Genießens für Sie einen emanzipatorischen Moment, wenn dieser dadurch erlangt wird, dass man sich in Abhängigkeit von anderen Menschen begibt? Also das, vielleicht gibt es da auch nur Begriffsunklarheiten. Das ist ganz zentral. Wir sind abhängig, also das war das, was die feministische Theorie in den 70er Jahren damit angefangen hat, zu sagen, das bürgerliche Subjekt imaginiert sich als unabhängig und gibt alles, was daran nicht aufgeht, einem Bereich des Privaten, das dann irgendwie weiblich konnotiert ist und für das am Schluss Frauen zuständig sind. Und es muss eine Kritik am bürgerlichen Subjekt stattfinden, die besagt, wir sind als Subjekte grundsätzlich verwiesen. Und das Genießen, das die Psychoanalyse vor Augen hat, jetzt in einem emanzipatorischen Sinn, wäre ein Genießen, das dieser Abhängigkeit Rechnung trägt und nicht sie verneint oder abspaltet oder verleugnet. Und Lacan sagt, das ist aber nicht aufgetaucht, quasi nach dem Verschwinden der ödipalen Kleinfamilie, sondern es ist etwas anderes entstanden, an dessen Stelle, das uns ein Genießen verheißt ohne Abhängigkeit. Also für mich ist die Abhängigkeit deshalb der emanzipatorische Weg des Genießens, weil es diese Abspaltung nicht vornimmt. Also jetzt abhängig im Sinn von, wir sind auf andere angewiesen, wir sind letztlich von einer Mutter geboren, die auch hätte entscheiden können, uns nicht zu gebären. Und wir sind auf eine Person angewiesen, die uns pflegt, wenn wir auf die Welt kommen. Also das ist der emanzipatorische Gehalt. Ja. Ich glaube, es. Ah, oder da? Da, Sie haben sich ja schon lange gemeldet. Ja. Ich wollte mich erstmal für den Vortrag bedanken und habe zwei Fragen. Also, die eine wäre, ich weiß aber nicht, ob ich das ganz richtig jetzt bei Ihnen verstanden habe, dass die Psychoanalyse oder diese diese Zeitdiagnose dazu herhält, dass man die Psychoanalyse sozusagen auch als Gesellschaftstheorie nehmen kann. Irgendwie habe ich da so noch einen Knoten im Kopf, weil ich immer, oder mein Verständnis bisher eigentlich eher war, die Psychoanalyse ist eben eine Subjekttheorie. Und es ist auch wichtig, so eine Trennung zwischen Gesellschaftstheorie und Subjekttheorie quasi aufrechtzuerhalten, weil man einerseits sagen könnte, okay, als Gesellschaftstheorie beispielsweise die ökonomischen Verhältnisse zwingen die Menschen nicht. Also es gibt irgendwie so eine Lücke dazwischen, die ökonomischen Verhältnisse zwingen nicht, man wird nicht automatisch man muss nicht automatisch eine bestimmte Subjektform unbedingt an, also ich weiß jetzt nicht, es gibt irgendwie so eine Lücke, also irgendwie so ein Beispiel, was da immer kommt, ist die Menschen sind noch nicht gezwungen, Antisemitinnen zu werden, beispielsweise nur weil das Kapital sie zu bestimmten Sachen anleitet oder so. Egal, also so einfach nur als ein Beispiel, warum es sinnvoll ist, so eine Trennung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig, also dass da irgendwie was noch dazwischen sein müsste, oder? Das ist die eine. Ja. Ich habe es noch nicht so ganz. Ja, aber ja, doch, Sie können die andere. Vielleicht, aber die andere Frage wäre, bei dem Übergang vom Ödipalen zum Post-Ödipalen kann ich mir manchmal noch nicht so ganz vorstellen, oder wäre meine Frage, dass ja bei der ödipalen Konstellation durch das Verbot, im Ödipus-Kontext, durch das Verbot der Mutter, dieses Phantasma erst entsteht, dass es einmal so eine Einheit gegeben hätte und dadurch überhaupt das Genießen erst losgeht. Oder so. Und dann weiß ich nicht genau, wie das dann ganz konkret, oder nicht ganz konkret, aber wie das dann funktioniert, wenn dieses Verbot eben nicht mehr existiert. Ob das dann, ist das dann was Symbolisches oder sowas fortlebt? Oder was macht dann, also was tritt an die Stelle, wieso existiert dieses Phantasma trotzdem weiter, obwohl es nicht mehr da ist? Das ist eine ganz wichtige Frage. Also das beschäftigt mich auch und ich habe daran bin ich eigentlich dieser Frage. Vielleicht, die hängen ja auch zusammen, die beiden Fragen. Also es gibt ja die Vorstellung, wir brauchen eine Subjekttheorie, eben, damit wir noch irgendwo einen Ort haben können, von dem aus wir denken können, dass das Ökonomische uns nicht vollständig determiniert, auch als ein Emanzipationsprojekt. Und es ist schon so, also darum die ganze Tradition dieser marxistischen Anschlüsse an die Psychoanalyse hat diesen pessimistischen Einschlag, dass sie eben die Frage stellt, wie stellt es eigentlich der Kapitalismus an, die Menschen so zu subjektivieren, dass sie sich den gesellschaftlichen Bedingungen unterwerfen, ohne dass es Waffengewalt braucht. In dem Sinn würde vermutlich jetzt dieser Lacan-Marxismus diese Lücke nicht allzu groß setzen, sondern tatsächlich fragen, was sind die Subjektstrukturen, die spätkapitalistischen Gesellschaften am affinsten sind. Also der Diskurs der Universität, so sagt Lacan, ist das, was spätkapitalistische Gesellschaften brauchen von ihren Subjekten. Es ist also eher ein Ansatz, der erklären kann, warum die Menschen mittun, als ein Ansatz, der sagt, wir haben ein Subjekt und das ist grundsätzlich in der Lage, sich gegen die ökonomischen Verhältnisse zur Wehr zu setzen. Einfach aus der einfachen Erfahrung heraus, dass es diese Wehr eben leider nicht gibt. Also darum auch dieser heutige Versuch nochmals von der Schule von Ljubljana, natürlich geprägt auf dem Hintergrund des Falls der Mauer, was ist eigentlich das Bestechende am Kapitalismus, dass er sich durchsetzt in einer Weise, dass zumindest in den Zentren, also nicht an den Rändern, sondern in den Zentren die Leute mehrheitlich leider zustimmen. Also die alte Frage nach der Generierung von Hegemonie, wo tatsächlich die Lücke eher nicht attestiert würde. Es ist eher ein Subjektverständnis, das ganz eingebaut ist in die bestehenden Verhältnisse. Ob es und wie es Freiräume gibt, Lacan würde jedenfalls sagen, es können nicht einzelne Subjekte sein, die das schaffen, sondern es muss quasi eine kollektive Bewegung sein. Also das meint er mit dem Diskurs der Psychoanalyse, die Strukturen, die Subjekte hervorbringen, als Strukturen verändern. Wir können nicht als einzelnes Subjekt aufstehen und uns gegen die Strukturen, die uns subjektiviert haben, vorgehen. Das wäre wie Münchhausen, der sich an den Haaren aus dem Sumpf zieht. Also in dem Sinn sind die Strukturen, die Subjekte hervorbringen, gesellschaftliche Strukturen. Das geht über zur zweiten Frage. Es ist tatsächlich die große Frage, also wenn das Ödipale um quasi das Paradox eines Verbotes des Zugangs zur Mutter kreist, und das ist deshalb paradox, weil es diesen Zugang nur phantasmatisch gibt, was heißt das? Und das ist auch die zentrale Frage für die feministische Theorie, wenn wir jetzt diesen patriarchalen Vater verloren haben. Also ganz konkret, wenn heute ist es ja erstmals, also diese Familienkonstellation gibt es nicht mehr. Frauen sind erstmals in der Mehrheit Haushaltsvorständinnen. Was heißt das bezüglich dieses Phantasmas des mütterlichen Körpers? Also ich habe das für mich einmal in die Formel gebracht, das Paradox des Verbotes eines Unmöglichen ist jetzt in die Form gebracht, dass das Unmögliche zugänglich ist. Aber das ist noch viel verrückter, vor allem auch für Frauen, weil wir bekommen nun quasi im Namen unserer Emanzipation Zugang zu etwas, wovon wir kulturell gesehen Bestandteil sind, weil wir mit diesem mütterlichen Körper immer noch verknüpft bleiben. Also es ist wie dieser Zugang zum Körper der Mutter ist nicht mehr verboten, sondern er ist jetzt demokratisch für alle zugänglich. Und das macht die Sache nicht besser. Also ich glaube zum Beispiel, ein Teil der ganzen Probleme, was wir heute als Care-Krise bezeichnen, kommt daher, dass es ist wie die Vorstellung, wir können Care als ein Ding, das, also schon das Wort legt das neu, gerecht an die Bevölkerung verteilen, so wie wir Lebensmittelpakete verteilt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein Phantasma, das geht nicht. Also ich würde die Frage so beantworten, das Postödipale hat das Phantasma eines Zugangs zum Körper der Mutter. Ich glaube, es gab da noch einen. Ja, also ich wollte dann fragen, wieso Lacan also behauptet, dass Genießen nicht immer möglich ist. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Der Punkt, ja. Also weil, klar, also ich kann ja voll akzeptieren, so, dass ich in meinem Genuss halt abhängig bin von anderen Menschen, Lebewesen, was weiß ich, Umweltbedingungen oder so. Aber trotzdem kann ich ja irgendwie davon ausgehen, dass es irgendwie möglich ist, trotzdem immer zu genießen. Also weil eben alle Lebensformen so im Einklang miteinander stehen, jetzt mal angenommen, irgendwann wäre das so, dass sich eben alle gegenseitig derartigen Genuss bereiten die ganze Zeit. Also warum soll das nicht möglich sein? Das verstehe ich nicht. Weil das Genießen, wenn es darum geht, dass wir uns anerkennen oder sogar wenn es mir um Dinge, also jetzt, wenn ich einen Club Mate trinke, dieses Genießen, das ist schon möglich. Aber das ist das Genießen des Kapitalismus. Das Genießen, der Begriff des Genießens, wie Lacan ihn versteht, also der Begriff der Unmöglichkeit kommt dort hinein, dass wir in unserem Genießen auch bezogen sind und dass diese Bezogenheit auf ein Nein des anderen stoßen kann. Also das Liebesbegehren, das ich an einen anderen richte, meine Anfrage, kann auch auf ein Nein stoßen. Das heißt, da verfüge ich radikal, es liegt nicht in meiner Hand, ich bin nicht autonom, was die Antwort ist, wenn ich ein Liebesbegehren an einen anderen richte. Und Lacan leitet das quasi her, also das Beispiel, was er bringt, ein Kind ruft nach der Mutter, irgendwie, es will etwas trinken und es will damit aber noch mehr, es will auch den Liebesbeweis der Mutter. Also wenn sie mit Kindern zu tun haben, dann machen sie die Erfahrung, dass es nicht nur um die Dinge geht, die konkreten, was das Kind will, sondern es hat an diesem Ding etwas Symbolisches, was zeigt, dass das auch eine Gabe ist, die aus Liebe gemacht wird. Und dieses Element der Liebe, das ist etwas, worüber wir nicht verfügen. Und das ist... Da gibt es keine absolute Erfüllung. Es ist zum Beispiel der Liebesbeweis auch nicht zu erbringen. Also das kennen wir in unseren intimsten Begegnungen. Es ist es nicht, weil jeder Liebesbeweis wieder den Zweifel mit sich bringt. Also hier hat es eine grundlegende, ja, Lacan sagt, eine Ambiguität. Wir können auch sagen, eine narzisstische Verletzlichkeit. Also darum, das Genießen ist nicht, ich chille, ich lege mich in den, an die Sonne und trinke ein Bier, sondern in diesem Sinn, wo zieht mich mein Begehren hin? Also darum ist es auf das Objekt klein A gerichtet. Und in diesem Objekt ist immer die Möglichkeit enthalten, dass mein Gegenüber Nein sagt. Und diese narzisstische Kränkung, das ist das Unmögliche am Genießen. Es setzt mich aus. Ich kann im anderen auf eine Grenze stoßen. Ich kann eine Gesellschaft gerecht einrichten, aber was ich nie werde tun können, ist ein Gesetz, ein Menschenrecht auf geliebt werden. Es wird, glaube ich, sogar in diesen ganzen Bewegungen auch das versucht, aber das ist die Unsinnigkeit, oder spätestens dort taucht auf, dass das nicht geht. Wir können das Geliebtwerden nicht gesellschaftlich verordnen oder demokratisch für alle gleich zugänglich machen. Aber es ist nicht irgendwie logisch, dass es einfach automatisch, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber müsste das nicht einfach automatisch passieren, dass jeder geliebt wird? Also wenn die Gesellschaft gerecht ist? Das ist ein Eindruck, der Diskurs der Universität uns vermittelt. Okay, dann bin ich wahrscheinlich ziemlich indoktriniert oder so. Keine Ahnung. Es ist also ein Beispiel. In Österreich gibt es im Moment die Diskussion in der Kleinkindererziehung, das sind vor allem Frauen, die das leisten müssen, dass Kinderrechte postuliert werden und die Kleinkindererzieherinnen haben das Problem, dass sie aufgrund des ganzen ökonomischen Druckes, unter dem sie arbeiten müssen, diesen Kinderrechten nicht mehr gerecht werden. Sie können es nicht leisten. Und sie sind die Promotorinnen dieses Kinderrechtsdiskurses. Das heißt, sie finden auch, Kinder müssen doch wahrgenommen werden, als sie haben eigene Rechte etc. Es ist die totale Unmöglichkeit. Aber es gibt dieses Recht auch nicht. Es gibt kein Recht, sonst hätten wir eine Pflicht für Mütter, ihre Kinder zu lieben. Das geht. Also wir können es vorschreiben, aber es funktioniert nicht. Ja, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Also das war jetzt gar nicht die Antwort auf meine Frage eigentlich, oder? Also Sie haben ja jetzt über die jetzige Gesellschaft gesprochen. Aber ich meine jetzt, also wenn ich mir halt vorstelle, wie es wäre, wenn jeder Mensch halt sich frei entfalten könnte von Geburt an und eben, ja, es halt diese ganzen Einschränkungen, die es jetzt gibt, eben nicht mehr gäbe. Also ich habe jetzt auch noch nicht so eine konkrete Vorstellung, wie das dann wird, aber wie es aussieht. Aber warum sollte dann eben nicht jede nicht geliebt werden? Weil die Liebe eine Gabe ist, die man nicht vorschreiben kann. Ja, eben, aber das ist ja dann auch gar nicht nötig, das vorzuschreiben. Aber warum sollte es dann noch Lebensformen geben, die nicht... Also, okay, sorry. Müssen wir vielleicht... Ich glaube, die Frau Rettchen, was Sie vergessen. Ja, ich habe mich vielleicht auch gerade so voll darauf eingeschossen. Ich hatte eine Antwort. Ich überlasse dich. Lukas mal. Also ich würde da auch meiner Vorrednerin so ein bisschen zustimmen. Gerade weil ich auch finde, dass die Vorstellung von Liebe, die Sie jetzt referiert haben, selber ja sozusagen eigentlich, ja, was historisch bedingt ist, ist quasi. Und es ist eine Vorstellung von Liebe, wo das ganze Wohl und Wehe einer Person abhängt von dem Ja oder Nein einer anderen Person. Das ist eine Form der Exklusivität, die ist, glaube ich, auch erst sozusagen, die auch historisch relativ jung ist. Und es ist eine Form der Exklusivität, die eine Beziehung möchte, die eigentlich fast ungesellschaftlich ist. Und da würde ich sagen, warum soll es nicht eine Steigerung von Genuss geben, nämlich das, was auf die Liebe projiziert wird, in gesellschaftliche Beziehungen hinein auflösen? Und das, finde ich, lässt sich auch auf das Beispiel mit der Mutter übertragen. Ja, sozusagen, es ist eine Anmaßung, aber nur unter dem Blickwinkel, dass sich eine Mutter um ihr leibliches Kind kümmert. Aber es wäre keine Zumutung mehr, wenn sowas wie Reproduktion und auch sowas wie Erziehung und Kinderpflege, wenn das auch eine gesellschaftliche Aufgabe wäre. Und da finde ich sozusagen, dann kommen wir zurück zu dem Problem, dass sozusagen die Begrenztheit von Subjektivität, dass die selber was Historisches ist. Und ich glaube, dass kein Mensch, also sozusagen keiner würde bestreiten, dass es diese Begrenztheit gibt, aber kein Mensch kann auch gleichzeitig angeben, wo diese Grenze definitiv liegen soll. Ich glaube, dass das, was wir jetzt darüber sprechen, genau das ist, was ich vorhin gemeint habe mit dem Phantasma einer Zugänglichkeit zum Körper der Mutter. Weil das Verneinen des narzisstisch Kränkenden, dass es das gibt, ist für mich genau das, was die Frauen oder die feministische Theorie seit den 70er Jahren thematisiert hat, dass der Umstand unserer Abhängigkeit aus dem Menschenbild verschwindet. Und also es kann sein, dass eine Gesellschaft in 2000 Jahren das nicht mehr so sieht. In dem Sinn würde ich schon auch von einer Historisierbarkeit der Subjektstrukturen ausgehen. Aber was mir ganz zentral scheint, ist, dass dieser Umstand der Bezogenheit, dass es da um das Thema der Abhängigkeit geht und dass wir das nicht vorschnell über Bord kippen können und sagen, in einer sozialistischen Gesellschaft gibt es diese blöden Zweierkisten nicht mehr, das ist eine Erfindung der bürgerlichen Gesellschaft. Ich glaube, da landen wir sehr rasch an einem Punkt, wo Frauen implizit dann als Kollektivmutter für das Gut und für die Liebe zuständig sind, und zwar in einer Weise, wo das wieder nicht als eine Gabe erscheint, sondern eben, das ist ja das, was die feministische Theorie thematisiert hat, dass diese Gabe der Liebe wie eine Naturressource verstanden wird, die einfach da ist und keine symbolische Existenz hat. Also dann verschwindet genau dieser Umstand wieder in einer vermeintlichen Kollektivierung, wo nicht mehr gefragt wird, wer dann das Beziehungsmäßige leistet. Ich würde darüber sehr gerne mit Frauen aus der DDR sprechen, wie sie das eigentlich mit der Mutterliebe gehandhabt haben. Vielleicht gibt es das noch... Kann ich noch eine ganz kurze Rückfrage stellen? Weil ich finde, dass das mit der Gabe sozusagen, dass diese Liebe gleichzeitig wieder absolut mythologisiert, und gerade dieses Sprechen von der Gabe macht das zu etwas, was man unbedingt sozusagen begehren möchte. Also ich finde, das bedingt sich miteinander quasi. Und das ist auch in dieser Mythologie der Gabe. Ich finde, das ist auch eine sexistische Erzählung irgendwie. Die Frau kann das geben und das hängt von ihr ab, ob sie es gibt oder nicht. Man kann es auch geben. Also wenn wir jetzt Richtung Sexismus gehen, dann höre ich gleich auf zu sprechen, weil das ist der Inbegriff vom Diskurs der Universität, dass man eigentlich über nichts mehr sprechen kann, ohne dass es rassistisch und sexistisch ist. Nein, ich wollte Ihnen das jetzt nicht unterstellen, aber also... Es geht um die Gabe, insofern in diesem Wort das Element der Abhängigkeit auftaucht. Und das ist das, was ich finde, was ich von der Psychoanalyse gelernt habe und was ich verteidigen würde. Wenn wir dieses Element der Abhängigkeit dethematisieren, dann bleibt das schlussendlich genau in dieser Mythologie in diffuser Weise an Frauen hängen. Also das ist der Geschichtsgang, oder das ist das, was die bürgerliche Familie gemacht hat, indem sie das einfach irgendwie vorausgesetzt hat als eine natürliche Eigenschaft der Mutter, weil sie die Abhängigkeit nicht als Abhängigkeit denken wollte. Und wenn wir jetzt quasi ein befreites Subjekt denken wollen, das die Abhängigkeit wieder negiert, da habe ich große feminismustheoretische Zweifel, ob das zu einer besseren Position für Frauen führt. Oder dass vielleicht auch beide Positionen so ein bisschen gemeinsam haben, dass ja quasi so unterstellt wird, dass ich so meine eigenen Gefühle lenken kann und das fühlen kann, was ich will. Also im einen Fall wurde das halt dann vielleicht so der Frau zugeschoben, dass ich die halt in das Bild so einfügen muss, und jetzt gibt es halt vielleicht diese Vorstellung, okay, ich soll alle Leute lieben, aber ja, kann ich ja nicht willentlich irgendwie erreichen. Ich finde das als Einwand nicht verkehrt gegen bestimmte irgendwie Illusionen, die man sich davon machen kann, wie es vielleicht auch sein könnte. Und trotzdem finde ich es verkehrt, wenn man das halt wendet gegen eine Kritik an der bürgerlichen Kälte zum Beispiel und das halt analysiert, woher kommt das sozusagen, was hat das mit, was findet da für eine Vermittlung statt? Und das halt heute Liebe oder das... das, warum Liebe halt so aufgeladen ist, nicht einfach nur ist, das ist die frühe Erfahrung, die es halt immer gibt im Leben, also praktisch qua Natur nicht anders sein könnte, sondern das hat doch was damit zu tun, dass halt so das Bedürfnis, als die Person, die man halt ist, wahrgenommen zu werden und Anerkennung zu erfahren, dass das halt ständig in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft enttäuscht wird, dass man da halt einfach austauschbar ist und Leute in Konkurrenz zueinander stehen, dass Leute versuchen, sich gegenseitig fertig zu machen, und dass sich das deswegen eben auf diese kleine Sphäre des Privaten und dann eben in einer Person meistens, deswegen können auch mehr sein, aber meistens ist ja diese eine Person, dass sich das da so konzentriert. Also das hat doch auch gesellschaftliche Gründe und ist doch nicht einfach so, weil es halt die Mutter gab und die versucht man immer wieder. Also ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, das steckt da schon auch drin, aber es hat doch trotzdem auch gesellschaftliche Momente, und die Kritik an diesen... finde ich, kann man halt nicht einfach damit begegnen, dass man sagt, ihr wollt da irgendwie was und das gibt es aber gar nicht. Weil ich halt sagen würde, doch, ein Stück weit gibt es das schon, da könnte es das schon mehr geben. Ich glaube, die Überführung von diesem Liebesanspruch, der eben enttäuscht werden kann und deshalb, wir können das Wort Unmöglichkeit auch durch Kränkung ersetzen, dieses Element lässt sich durch die Anerkennung nicht wegdividieren. Also allenfalls kann man anerkennen, dass etwas eine Kränkung ist, aber ich glaube, also jedenfalls aufgrund von unserem Geschichtsgang, und wir müssen ja mit den Subjekten, die wir sind, weitergehen, ist diese ist eine gesellschaftliche Anerkennung nicht das, was an die Stelle dieser narzisstischen Kränkung treten kann und diese damit aufheben könnte. Weil ich damit würde eine grundlegende, nochmals, die Verwiesenheit auch rein physisch, die wir haben, weil wir auf die Welt kommen und abhängig sind und weil wir sterben müssen, dieser ganze Umstand würde negiert. Ich glaube nicht, dass es eine gesellschaftliche Anerkennung geben kann, die macht, dass es für uns nicht mehr schlimm ist, wenn eine uns nahestehende Person stirbt. Das wollte ich auch nicht sagen, aber ich finde es halt trotzdem problematisch, auf diesen abstrakten Mangel zu verweisen und damit zu sagen, das ist der zählt. Und ich würde halt sagen, ja, der zählt auf eine Art auch. Und trotzdem gibt es doch darin, wie dieser Mangel konkret aussieht, Unterschiede, auf die es ankommt. Ja, also ich. Ob ich ein nettes gesellschaftliches Miteinander habe, in dem der Einzelne zählt, oder ob der Einzelne austauschbar ist, da kann man doch nicht dagegen sagen, ja, aber irgendwie der grundlegende Mangel besteht in beiden Fällen. Es ist für mich einfach das, nicht dasselbe, es ist wie wenn Sie sagen, ich habe Liebeskummer und mir dann einen Apfel anbieten. Es sind für mich nichts gegen den Apfel und der ist auch notwendig, aber ich bin auf einer anderen Ebene. Es gab schon lange eine. Frau noch, ja. Ich hätte noch vielleicht eine Frage, die ein bisschen weg von dieser Liebe geht, weil ich irgendwie diese Liebesdiskussion auch immer ein bisschen schwierig finde. Und zwar, Žižek möchte ja auf so einen, oder auch diese Jadischu möchte ja auf so ein kommunistisches Ding raus, jetzt propagieren ja so einen neuen Kommunismus, und weil das die Gesellschaft sich transformiert in so ökologischen Punkten. Und meine Frage wäre jetzt, Lacan denkt ja das Subjekt so, wie Sie es gerade dargestellt haben, würde sich dieses Genießenproblem in so einem kommunistischen, in so einer kommunistischen Welt dann genauso stellen? Also ist es so eine ganz feste Grundstruktur, die er da sieht? Oder ist es so, dass sich das dann auch so einer Historisierung unterliegt und dann sich auch wieder komplett verändern würde? Also Žižek nimmt für dieses Konzept der Revolution, nimmt er diesen Diskurs der Analyse und sagt, die Konfrontation damit, dass es weder ein Verbot noch eine Befreiung gibt, würde eine neue Subjektstruktur entstehen lassen, die für diese Art des Kommunismus, die eben eine andere wäre als die, die er erlebt hat, dann passend wäre. Also es ist tatsächlich der Versuch, mittels diesem Diskurs der Analyse von Lacan in eine kommunistische Gesellschaft zu gehen. Ich teile da nicht alles von ihm, aber das ist der theoretische Hintergrund. Also er spricht von der Konfrontation mit dem Realen als das, was die Revolution wäre. Und diese Konfrontation mit dem Realen, also ich habe diesen Begriff jetzt nicht eingeführt, das wäre eigentlich die Konfrontation mit der Unmöglichkeit. Also dass wir quasi diese Unmöglichkeit auf uns nehmen und nicht das organisieren lassen, entweder durch ein Verbot oder durch einen Diskurs der Universität. Also es gibt durchaus, emanzipatorische Vorstellungen. Ich habe mit diesem Revolutionsgedanken bei Žižek Mühe, aber ja. Also die Idee ist dann, dass ich selber darüber verfügen soll, warum ich also erstens verstehe, dass ich sozusagen das Glück nicht erreichen kann, aber vielleicht so ein bisschen die Art, wie ich es nicht erreiche und das vielleicht selber so ein bisschen steuere und mir auch die ganze Zeit das bewusst bin, dass ich eigentlich zwar immer nach Glück, sage ich jetzt mal, oder sowas suche und das aber eigentlich nicht finden kann. Es geht vielleicht weniger um das Bewusstsein als durchaus auch in einem gesellschaftlichen Sinn eine Kultur der Verwiesenheit oder das Element der Abhängigkeit im Subjekt existiert. Das ist ja das, was wir aus unseren Köpfen immer forthaben wollen. Also genau nicht, dass ich das selber gestalten kann, sondern dass ich akzeptiere, dass ich gewisse Dinge nicht selber gestalten kann. Es wäre eigentlich wir werden ja immer dazu erzogen, selber eben zu gestalten, und da wäre es ein etwas, was der gegenwärtigen Hegemonie entgegenstehen würde, wenn es eine Kultur gäbe, die das ins Zentrum stellen würde, dass wir das meiste an unserem Leben nicht selber gestalten, zum Beispiel die Gesundheit. Im Grunde ist die Erkenntnis der Grenzen der Freiheit die Freiheit. Ja, sehr schön. Ja. Jetzt habe ich aber, es gibt ja auch durchaus Wege, die jetzt gar nicht revolutionär sind, sondern die gehen in die Innerlichkeit. Ja, also zum Beispiel der ganze Bereich Meditation, wo Menschen eigentlich versuchen, Abhängigkeiten abzubauen, also sich vom Materiellen zu trennen. Natürlich haben die Mütter gehabt, natürlich haben die auch diese Erfahrung, aber sie gehen einen anderen Weg. Wie passt das dann in diese Konzeption quasi hinein? Ja, wenn man also den Weg des Mystischen, des Inneren geht, und da eine Form von Befreiung braucht. Ja, dass man sagt, man muss sich im Grunde eigentlich die Abhängigkeit minimieren, ja, von anderen, auch von der materiellen Welt, vom Realen vielleicht, was man negativ als Solipsismus natürlich missverstehen kann, aber es gibt durchaus ja viele Menschen, die diesen Weg aus religiösen Gründen, aus anderen Gründen gehen und sagen, das ist eigentlich der Weg der Befreiung. Ja, Zen Buddhismus oder ich weiß. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob er da was gesagt hat, aber ich meine, das wäre ja auch ein Weg. Ja. Also es ist mir nichts bekannt, aber von meinem Verständnis jetzt von der Psychoanalyse her wäre das ja letztlich wieder eine Verleugnung der Abhängigkeit. Also wieso müssen wir uns eigentlich davon unabhängig machen? Also was ist dieses Anliegen, sich von dem Materiellen zu entfernen, also abgesehen von der Frage, ob das überhaupt möglich ist? Ist das so dringend notwendig? Ja, aber im Grunde könnte man sagen, die Strukturen der Gesellschaft, das ist ja auch aus gewisser Weise auch beim Konsumieren macht, das also ein Surrogat, das soll Selbstbefriedigung geschaffen, die Menschen gebunden sind im Grunde an diese materielle Welt als Konsumenten, ja. So, und im Grunde auch Bedürfnisse erzeugt werden, und davon kann man sich ja befreien. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich will jetzt irgendwie nachhaltiger leben, ich möchte ziehe mich mehr zurück, ich will irgendwie irgendwie Postwachstumsökonomie, ich versuche die Dinge weniger stark zu benutzen, mich die Dinge bewusster zu nutzen, versuche auch den Alltag anders zu gestalten, also ganz neu zu denken, eigentlich Gesellschaft, ja. Das ist ja auch ein Weg zum Beispiel, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Also es geht ja, glaube ich, nicht darum, Abhängigkeit zu negieren, das kann man ja gar nicht. Das ist ja praktisch die Konstante im Leben. Es gibt Abhängigkeit. Mhm. Aber die Frage ist ja doch, dass es ein Fallstrick ist, ja, also dass ich im Grunde nach Emanzipation suche, ich aber immer stärker eigentlich in diese Verstrickung reinkomme, wenn ich nicht erkenne, dass das im Grunde, dass ich Grenzen der Freiheit akzeptieren muss. Ich muss diese Abhängigkeit akzeptieren, damit ich unabhängiger werde. Ja, quasi. Ja. So, also ich muss das eigentlich diesen Weg. Und das kann ich aber machen, indem ich auch was tue, konkret. Ja, ich habe schon verstanden, dass das nicht der marxistische Weg ist. Aber es gibt ja ganz andere, wie gesagt, Postwachstumsökonomen, die gehen davon aus, die sagen, naja, wir müssen eigentlich im Grunde viel bewusster leben, wir müssen uns unabhängiger machen, wir werden immer abhängig bleiben natürlich, ja, aber wir können trotzdem mehr Autonomie gewinnen, indem wir einfach nachhaltiger leben, bewusster leben, die Dinge bewusster gebrauchen, ja, also ich weiß nicht, das ist nur die Idee jetzt, die mir gekommen ist, in dem Zusammenhang, ja, also weil das ist ja auch der sehr stark diskutiert wird. Ja. Ich lass das mal stehen. Okay. Wolltest du noch was, Lukas? Oder? Naja, mir fällt das immer mehr auf, dass halt irgendwie so ganz abstrakt von Freiheit und Abhängigkeit die Rede ist. Und auch sozusagen die ganze Zeit auf so einer ontologischen Ebene halt irgendwie geredet wird. Der Mensch ist begrenzt und das kann man nicht sozusagen abhängen. Und das von dieser ontologischen Ebene, die es ohne Zweifel gibt, aber so unmittelbar auf halt irgendwie sozusagen so realpolitische Sachen zurückzukommen, das scheint mir halt irgendwie sozusagen so ein bisschen der Trugschluss zu sein. Freiheit gibt es immer nur als Freiheit von. Das heißt, eine Befreiung ist immer eine konkrete Negation und dann kann und wenn man sozusagen weiß, von was man sich befreien möchte, dann kann man darüber diskutieren, dass ob die Mittel verkehrt sind dafür oder so. Aber halt irgendwie so, ja, die Idee der Befreiung ist selbst problematisch, weil sie halt die Begrenztheit nicht mitdenkt. Also da ist also ja, wo ist denn die Grenze? Von was ist denn da überhaupt die Rede? So, also das ist halt so abstrakt, finde ich. Theorie ist immer abstrakt, ja. Ich kann ja mal versuchen, darauf was zu sagen. Also ich würde das so verstehen, dass wir halt aus diesem Zusammenhang mit anderen Menschen nicht raus können und dass wir deswegen nur gemeinsam was herstellen können, wo wir vielleicht zufriedener sind, aber das wird niemals das Paradies sein, weil es wird immer eben dieses Moment da drin sein, dass die anderen irgendwie andere Vorstellungen haben und es wird sich da nie so eine hundertprozentige Übereinstimmung erreichen lassen. Und dieses Moment wird sie auch nicht in einer kommunistischen Gesellschaft oder sowas jemals irgendwie herausnehmen lassen. Also ich glaube, wenn ich das Ganze richtig verstehe, dann ist das mit dieser Abhängigkeit gemeint. Also, ja. Ich habe das Gefühl, das Problem bei der Diskussion ist einfach, dass also dass halt so verschiedene Arten gibt, irgendwie Begriffe zu benutzen. Mhm. Und also du zum Beispiel hast jetzt Abhängigkeit als diesen oder als so einen Begriff benutzt, der halt irgendwie du gehst halt davon aus, dass es halt unterschiedliche Vorstellungen zum Beispiel gibt, die sich dann nicht vereinbaren lassen und dass das wiederum diese Genuss unterbrechen würde. Oder? Ja, es sozusagen. Gibt nicht den vollständigen, immerwährenden Genuss sozusagen. Ja, genau, aber dann benutzt du, glaube ich, halt den Begriff Genuss auch ganz anders, als ich den zum Beispiel nehmen würde. Also, weil oder Freiheit zum Beispiel. Also ich würde den Begriff Genuss oder auch Freiheit irgendwie so sehen, dass das halt auch Freiheit bedeuten kann, dass ich eben was nicht tue. Obwohl ich vielleicht es auf der einen Seite, also obwohl ich es vielleicht irgendwie will, aber dass ich mir genau bewusst bin, okay, ich will das vielleicht, aber ich tue es nicht, weil ich kann dem und dem einen Gefallen damit tun. So. Und das würde ich halt auch als Freiheit bezeichnen, weil ich das halt, wenn ich es freiwillig tue und oder halt auch mit Genuss, dass ich halt sehe, okay, ich möchte jetzt vielleicht auf Toilette gehen, aber ich tue es nicht, weil ich möchte den schönen Vortrag nicht unterbrechen. Dann ist mir das ein Genuss, in dem Fall eben diesen Trieb oder also diesen körperlichen Drang halt nicht sofort auszuführen oder nachzugeben. Also würde ich halt dieses Wort auch ganz anders benutzen. Ja. Also deshalb. Ich glaube, das ist ein Missverständnis mit diesem Wort des Genießens. Also dass das halt in verschiedener Weise verwendet wird und dass da was Unterschiedliches drin verstanden wird. Also, aber bei Lacan ist da genau eine ganz bestimmte Form damit gemeint, glaube ich. Eben dieses vollständige, immerwährende Glück sozusagen. Ja, genau, und dann würde ich auch den Begriff, glaube ich, anders verwenden. Okay. Aber warum sagt er denn mal so ganz blöd gefragt? Weil das klingt ja eigentlich so, es klingt ja schon sehr, als würde es eigentlich immer auf die Liebe rauslaufen. Also, oder zumindest sehr auf dieses, eben auf dieses Gefühl der Vollständigkeit, das damit oft assoziiert wird, auch so Vorstellung. Das endet niemals. Also, wieso, also dieser Begriff genießen lässt mich jetzt auch eher in die Richtung so, naja, ich genieße halt was, das ist mir irgendwie angenehm denken. Mhm. Also vielleicht könnte mir letzter noch ein bisschen das erklären, wie das so zustande kommt, zu formulieren. Wie, warum Lacan überhaupt das Wort genießen verwendet? Ja, gut, das kann, das, also ich sehe, ich müsste eigentlich einfach eine Einführung in diese Terminologie machen, das wäre Vortrag genug. Also Lacan spricht im Französischen von Jouissance und das geht eigentlich auf die ganze Geschichte zurück. Freud postuliert ja ein Jenseits des Lustprinzips, indem er sagt, dass das, wonach, dieses Beispiel mit der Toilette ist gar nicht so schlecht, man erfasst den Menschen nicht, wenn man einfach sagt, er sei ein Lustmaximierer. Also dann sind wir beim Nutzenmaximierer und beim Homo economicus. Und in dem Sinn ist dieses Jenseits des Lustprinzips, also das ist eigentlich das, was dann aus der Psychoanalyse rausgekippt wurde, weil man gesagt hat, da war Freud einfach schon irgendwie zu alt und pessimistisch. Und er wollte erklären, warum Menschen an, also zum Beispiel an Kriegsneurosen festhalten und diese Traumas nicht vergessen können, obwohl das ihnen ja offensichtlich keine Lust bereitet. Also muss es etwas, einen Destruktionstrieb geben, so hat Freud sich das erklärt. Und Lacan hat gesagt, dass diese Erklärung, das führt nicht unbedingt weiter, weil dann hat man einfach immer noch einen Lusttrieb und dann eben einen Destruktionstrieb. Und was soll das überhaupt? Warum soll ein Mensch einen Destruktionstrieb haben? Und er hat gesagt, nein, es ist vielmehr so, dass das, wonach ein Mensch strebt, nicht einfach mit der Lust zu erklären ist. Warum wir zum Beispiel hier sitzen und nachts um 9:30, nachdem sie vermutlich den ganzen Tag gearbeitet haben, über so merkwürdige Dinge diskutieren und uns erhitzen, ist aus einem reinen Luststandpunkt aus heraus nicht zu erklären. Trotzdem scheint es etwas zu haben, was die Menschen tun wollen. Es ist ein Wollen, eben ein Begehren darin. Und Lacan nennt diese Ambiguität genießen. Also ich habe dieses Wort so hergeleitet, um verständlich zu machen, dass es eben nicht der Alltagsgebrauch des Wortes ist, ich trinke ein Bier in der Sonne, sondern dass es das abbilden will, warum der Mensch jetzt wirklich grob gesagt nach anderem oder nach höherem strebt, was offensichtlich mit Unlust verkoppelt ist. Diese Mischung von Lust und Unlust ist das, was er als Genießen bezeichnet, und er versucht das so herzuleiten, dass und darum geht er dann auf diese frühkindliche Situation zurück, dass das, wonach wir streben, wir auch immer uns in eine Situation bringt, wo wir etwas ausgesetzt sind, was durchaus unlustvoll sein kann. Aber es wäre auch nicht die Möglichkeit, dann zu sagen, nein, ich brauche gar nichts, ich mache nur noch Yoga und bin mir selber genug. Das wäre so betrachtet auch wieder sehr selbstdestruktiv. Also dass es aufgrund einer ursprünglich, dass das Kind von Anfang an ein soziales Wesen ist, das nicht nur einfach Bedürfnisse befriedigt nach dem Lustprinzip, Milch, dann ist Milch da, dann ist gut und fertig. Nein, das Kind möchte mit der Milch auch eine Interaktion, es möchte Soziales. Und in diesem Sozialen ist ganz viel drin, was auch problematisch ist. Es ist schön, aber es ist auch begrenzend. Oder darum warum brüllen Kinder? Das kann man sonst nicht erklären. Und dieses Element, das ist durchaus so, dass Lacan sagen würde, das ist für ihn eine anthropologische Grundkonstante. Aber das ist sehr also spezifisch benennbar, was er damit meint und was er nicht damit meint. Und ich sage nicht, dass in 2000 Jahren die Kinder nicht mehr brüllen, vielleicht weil sie älter auf die Welt kommen, dass es dann andere Grundkonstanten gibt. Aber ich würde vorläufiger, wenn wir unseren Geschichtsgang weiter treiben wollen, müssen wir auch das, was wir mitbekommen haben und was wir im Gepäck haben, berücksichtigen. Und da würde ich an dem festhalten, dass die Frage der Bezogenheit und der Abhängigkeit, die darin eingelagert ist, ein zentrales Thema ist, das unser Genießen strukturiert. Ich finde halt auch an der Stelle, also bei den Begriffen halt auch, ob es nun Freiheit ist, ob es Gestalten ist, das dritte habe ich vergessen, ich finde halt auch, die sind abstrakt gefasst. hast. Und die meinen halt, oder also die Einschränkung, dass das nicht in Gänze möglich ist, dass man nicht das eigene Leben vollständig kontrollieren kann, nicht vollkommen frei und nicht vollkommen befriedigt sein kann. Dass das auf eine Art, es ist richtig als Einheit, aber mir erschließt sich daran nicht so sehr das gesellschaftskritische Potenzial. Oder zumindest würde ich sagen, dafür müsste man halt dann schon scharf trennen. Ob Gestalten heißt, ich habe die Vorstellung, dass ich in der bürgerlichen Gesellschaft meines eigenen Glückes Schmied bin, oder ob Gestalten heißt, dass ich Revolution mache und versuche, die Möglichkeiten von Menschen, ihr eigenes Leben selbstbestimmt zu gestalten. Erhöhe Optimierung von Lust ist auch der Unterschied. Schaffe ich bestimmte Zwänge ab, die ständig Leiden produzieren, oder heißt es, dass ich mich über Facebook selbst stilisiere? Und auch bei Freiheit halt das Gleiche. Und da, also ich verstehe nicht die Wichtigkeit des Punktes, da allgemein die Einschränkung zu machen, das wird nie in Gänze stattfinden. Würde ich sagen, ja, das stimmt, und trotzdem das, was ansteht, wäre doch gerade Freiheit zu fordern, wäre zu fordern, dass man das eigene Leben mehr selbst gestalten kann. Und also da halt sozusagen, wird halt ja, das, was ansteht, könnte man sagen, das ist auch eine Art eine Optimierung. Eine andere als die, die im Kapitalismus stattfindet, das müsste man halt abgrenzen. Aber es ist eine Optimierung. Und da würde ich sagen, ist auch wichtig, ja, das Bewusstsein, dass das nicht ganz möglich ist. Aber ich würde es gerade tatsächlich irgendwie, wenn ich mir überlege, was praktisch notwendig wäre, würde ich das zurückstellen und sagen, soll man halt erstmal Freiheit fordern und Lust. Man wird schon noch merken, dass es irgendwie halt nicht ganz möglich ist. Und was hängt sozusagen daran, das jetzt in dem Moment nicht zu bedenken und das Mögliche zu fordern, und also vielleicht mehr als das, was möglich ist, zu fordern, aber dadurch das, was möglich ist, zu erreichen und dann halt in einer besseren Gesellschaft zu merken, was ist vielleicht doch nicht möglich. Und das lässt sich, glaube ich, halt heute auch nicht bestimmen. Es lässt sich heute, glaube ich, nicht konkret bestimmen, und ich frage mich, was hängt davon heute ab, das zu bestimmen? Wenn es halt eine Frage ist von einmal eine praktische Frage und dann ja auch eine Frage einfach einer anderen Zeit. Das gesellschaftskritische Moment dieses Lacanschen Ansatzes ist, dass er die Selbstbestimmung als das Element ausweist, was die Selbstrevolutionierung des Kapitalismus im Übergang zum Postfordismus ermöglicht hat. Also klar kann ich es nicht sagen. Was sie fordern, ist das, was die sozialen Bewegungen gefordert haben, und das ist das, wohin wir jetzt gelangt sind. Und es ist auch notwendig zu verstehen, warum ungefähr 80% der Bevölkerung diesem System so zustimmt. Das muss doch eine Gesellschaftstheorie erklären können, sonst ist sie keine Gesellschaftstheorie, sondern eine Utopie. Aber dann müsste also so eine Gesellschaftskritik müsste doch zum Beispiel bei einem Begriff wie Selbstbestimmung oder nein, Freiheit. Nein, muss sie nicht. Nein, Sie müssen zur Kenntnis nehmen, was ich sage. Das, was Selbstbestimmung in der bürgerlichen Gesellschaft ist, muss auch nicht sagen. Selbst identisch. Es gibt das, was halt praktiziert wird als Selbstbestimmung, und dann gibt es das, was ideal ist. Und das Ideal gilt halt nicht. Bei diesem Auseinanderfallen, da müsste doch Kritik ansetzen. Diesen Widerspruch müsste Kritik doch fruchtbar machen. Es gibt die Befürchtung, dass das, was du als Ideal bezeichnest, eine Fiktion ist. Das gibt es also gar nicht. Zweitens, was vielleicht dann die eine Form von Selbstbestimmung sein könnte, was diese bürgerliche Ersetzung so praktisch ist, hat mit dem, was du vielleicht als dir ideal vorstellst, gar nichts zu tun. Für mich ist das Ganze einfach so, im Namen der Befreiung ist man dort irgendwo in Bereiche gelangt, wo man keinerlei Kompetenz mehr hat, sich zu bewegen. Weil man einfach die eigenen reellen Grenzen, die momentan da sind, die betrachtet als historisch, ignoriert hat. Dann hat man so eine völlig nebulöse Situation, wo faktisch Strukturen, Verantwortlichkeiten, Machtverhältnisse nicht mehr einem zuzuordnen sind. Ist praktisch in einer, was weiß ich, nennt man das, Welt des weißen Rauschens angelangt, wo überall her irgendwelche diffusen Signale kommen. Was ist denn hier nun wirklich was? Wenn ich so Lacan so verstanden habe, was sie sagt, ist es angesagt, erstmal zurückzurudern, bis man sozusagen wieder auf festen Boden steht. Weil man weiß, was oben, was unten, das nicht orientieren kann. Aber natürlich in Kauf nimmt, dass man wieder von Neuem in irgendwelche Abhängigkeiten reingerät oder Zwangsumstände, aber die vorher nicht anders waren, die werden halt nur klarer. da weiß man wieder, wo man steht. Und dann die Überlegung, dann das nächste, das ist natürlich nach wie vor scheiße. Aber das, was die damals 68 versucht haben, war nicht der Ausweg. So in etwa. Da müssen wir Leute drüber nachdenken, was kann denn der Ausweg sein? Das war es nicht. Das ist voll das glättende Geschichtsbild. Als ob das nicht mit Kämpfen zu tun gehabt hätte, die auch verloren gegangen sind. Ja, ob die also nicht verrannt haben, verstehst du? Liebe Leute. Die Befreiung folgt unweigerlich das, was wir heute haben. Also das ist, was sind das für eine Geschichtsvorstellung? Waren sie verpeilt? Ich würde gerne die Veranstaltung erstmal beenden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die ausführliche Diskussion. Aber wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen erschöpft erstmal. Wir müssen uns ein bisschen ausruhen.